Warum redest du denn schon wieder so geschwollen? Das ist nur meine normale Podcast-Stimme. Ach so, okay. Sind das jetzt zwei Spuren? Ja. Eigentlich schon, ne? Kommt bei mir auch was? Ja, sind zwei Spuren. Ich habe halt nur die durchdringendere Stimme. Durchdringendere. Ja, du hast immer eine durchdringende Stimme. Ich dringe immer in die menschlichen Ohren ein. Oh, wir wollen in euer Ohr. Radio. Geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Hast du gerade wirklich einen richtig schlechten Spruch gemacht? Sind wir wieder. Müssten wir aufpeppen. Ja. Achso, wir fangen an. Guten da Morgen. Da sind wir wieder, hallo. Guten Tag, schön, dass wir immer noch durcheinander reden. Wir feiern ein Jahr Halbschattengeschwätz. Mit unserer dritten Folge. Also ja. Die Schlagzahl ist nicht besonders hoch, aber wenn wir so weitermachen, haben wir bis zur Rente auf jeden Fall 10 Folgen durch. Das ist, aber was willst du denn in Rente gehen? Bald. Ich höre schon. Also, welches? Bald. Oh, ich werde angerufen. Oh, das ist Eike. Ja. Nee, jetzt, okay. Jetzt, jetzt ist Handy frei. Ja, das kannst du, ich hab's schon. Soll ich Pause machen? Nee, ich habe Ole ja nur angerufen, der... Weil du was gesucht hast. Ja, ich mach nochmal Flugmodus, so. Oh, Flugmodus ist eine gute Idee. Wo ist mein Telefon? Wir können dann gleich nochmal anfangen. Wir haben doch schon angefangen. Achso, ja, aber das möchte ich nicht so anfangen lassen. Das wirkt ja noch unprofessioneller als die Schlagzahl, die wir haben. Du weißt doch, Regel Nummer 1 ist kein kalter Einstieg. Immer sofort mittendrin sein. Aha, und deswegen haben wir jetzt so eine unangenehme Pause, weil zwei Menschen an ihrem Handy spielen. Nein, ich habe nur meinen Flugmodus angemacht. Ja, ja. So, nochmal. 3, 2, 1. Herzlich willkommen zu Halbschattengeschwätz. Ja. Dritte Folge. Ja, Jahresjubiläum ist es. Ja, ein Jahr. Happy Birthday. Ja, ja. Ich höre jetzt niemanden singen. Nee, aber ich möchte auch nicht eigentlich singen. Nicht, ja. Es ist zur Tradition geworden, dass wir uns, bevor wir uns zusammensetzen zum Aufnehmen, erstmal einen Döner holen. Das haben wir gemacht. Es könnte also sein, dass das riecht jetzt zum Glück nicht, aber dass wir zwischendurch mal aufstoßen müssen. Das riechen die auch nicht. Bier und wir haben uns. Ja. Brauchen wir noch was? Eine Kerze oder so? Nee. Aber ein paar Regeln für diesjährige Folge. Okay. So als an sich mit der Folgendichte passt das an sich. Und zwar, mir ist aufgefallen, oder Kai ist aufgefallen, dass ich sehr oft das Wort tatsächlich benutze. Oh ja, stimmt. Und das versuche ich tatsächlich, dass genau immer, wenn das passiert, dann ertönt dieses Geräusch. Oder irgendein anderes, was ich im Nachhinein einspielen werde. Nee, sag doch nicht, das ist das Bierflaschengeräusch. Ach so, ich dachte, die Zuschauer sollen raten, was das für ein Geräusch ist. Ja, sind wir bei FFN hier oder was? Das mysteriöse Geräusch. Ja. Bierflasche. Ja. Und das ist auch an sich die einzige Regel, die jetzt diese Folge... Ich glaube, du hast die Regel gar nicht erklärt. Doch. Ja, okay. Wenn ich tatsächlich sage, ertönt ein Geräusch. Das ist die Regel. Und ich führe eine Strichliste. Naja, das ist ja dieses Ploppen. Ach so, okay. Das heißt, ich zähle nachher die Plops. Das zählt ab jetzt, ja? Ab jetzt. Tatsächlich. Ja, das warst du jetzt, ne? Ich kann ja eine Liste machen, wo K und A steht. K-A? Keine Ahnung. Nicht AK, das wäre ja was anderes. Ja, und Kai hatte sich natürlich professionell, wie er ist, darüber Gedanken gemacht, welche Thematik man für diese Folge im Fokus stehen lässt. Warum redest du denn schon wieder so geschwollen? Das ist nur meine normale Podcast-Stimme. Ach so, okay. Ja, für gewöhnlich. Podcast-Stimme und Radiogesicht. Ja, das ist die schönste Beleidigung, die ich hören kann. Aber es ist nicht so schlimm, wenn ich auf meine Stimme reduziert werden kann, ist das auch in Ordnung. Ja, ich denke auch. Ja, das Thema dieser Sendung ist Serien der Kindheit. Wuhu! Und als ich Eike das Thema vorgeschlagen habe, hat er gesagt, ja, findet er gut. Und ich habe dann angefangen, mir Gedanken zu machen und alle meine Serien, die ich so in der Kindheit geguckt habe, aufzuschreiben. Und heute, als ich ihm das gesagt habe, sagte ich ihm nochmal, also, ich bin vorbereitet und du? Da hat er nur gelacht. Ich bin gespannt, ob du irgendwelche Serien hast. Du hast wirklich aufgeschrieben? Natürlich habe ich mir Serien aufgeschrieben. Ich dachte, das war einfach nur so. Hä? Du hast geschrieben, ich bin vorbereitet wie immer. Und das habe ich für Ironie aufgefasst. Nein. Okay. Also ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Für das eine oder andere schäme ich mich. Aber das gehört zu meiner Kindheit. Aber zunächst, wie es zur Tradition geworden ist, wir haben Bier. Können wir erstmal uns zuprosten. Prost. Prost an alle, die jetzt gerade auch zuhören. Oder morgens arbeiten und diesen Podcast hören. Beim Fertigmachen im Badezimmer. Im Badezimmer. Oder beim Einschlafen. Ja, alles. Es geht, ja. geht alles. Zum Wohl. Zum Wohl. Das Coole ist, wir sitzen hier auf einem richtig bequemen Sofa, haben beide unsere Mikrofos, Mikrofone, unsere Mikropenisse, unsere Mikros. Vom Mund. Vom Mund. Stell dir vor, ich hätte Mikropenisse vom Mund. Nein, das möchte ich nicht. Ja. Ja. Das ist das Niveau, Freunde. Willkommen. Willkommen. Kai hatte mich vorgewarnt, dass er heute Morgen einen Podcast gehört hat, der vom Niveau her relativ unterschiedlich einfach angelegt ist. Ja, ich bin ein großer Freund des Gag-Reflex-Podcasts. Genau, und deswegen hat er mich vorgewarnt. Deswegen versuche ich das mit meiner geschwollenen Sprache schon jetzt auf ein gewisses Niveau zu heben, was mir im Laufe dieser Folge wahrscheinlich nicht gelingen wird, weil im Laufe dieses Biers. Kai wird natürlich vehement dagegen ankämpfen. Aber ich habe mir auch Gedanken gemacht über Folgen, aber ich habe nichts aufgeschrieben, weil ich habe natürlich einen Superbrain. Ja. Dem geschuldet muss ich halt mein Handgelenk nicht mehr bemühen, zumindest nicht mehr zum Schreiben. Dann hau mal einen raus. Die erste Serie, die dir einfällt aus der Kindheit. Hä? Viel geiler wäre eigentlich, wenn ich dir einfach nur die Songs vorsinge und du musst raten, was es ist. Oh Gott, ja, dann mach mal. Ganz ehrlich, das da ist doch immer der Name der Serie ist schon in dem Ding drin. Aber wir fangen mal so an. Was habe ich damals als Kind zum Beispiel auch ganz gerne geguckt? Und ich glaube, also das gucke ich jetzt auch immer noch gern. GZSZ? Nein. Ach, solcherlei Serien, okay. Na, also ja, alle alles. Möglichen Serien. Ja, ja. Ja, ja, aber Kindheit, Jugend, was du halt so geguckt hast. Also ich fange mal so an, das, was ich auch jedes Jahr zur Weihnachtszeit immer und immer wieder gerne gucke, Weihnachtsmann und Co. KG. Weihnachtsmann, habe ich nie, oder warte nee. Mal. Weihnachtsmann, sag mir, warum bist du so schlau? Oder kennst du ganz genau den Weihnachtswunsch von jedem nee. Kind? Weihnachtsmann! Vielleicht ist das schon der Unterschied unserer beiden Generationen. Ja, welches Jahrgang bist du? Welcher bleibt Jahrgang? Ein Geheimnis. Nee, sag hau raus jetzt. 86. 86, siehst du, ich bin 92, so weit auseinander ist es nicht. 92 bin ich in die Schule gekommen eigentlich. Na also, da bin ich geboren und, also wenn ich es zu heute vergleiche, ist es auch schon, empfinde ich das heutige Zeichentrick, also so Super RTL und Co., finde ich schon sehr, sehr ramschig teilweise. Ja, es ist ja auch kein echter Zeichentrick mehr, es ist ja alles animiert. Ne? Ja. Ich meine, das ist praktisch in der Produktion, aber richtig gemalt und gezeichnet wie früher ist es ja nicht mehr. Das ist richtig, wobei mir ist dann zum Beispiel auch aufgefallen, dass ich dachte immer, ja okay, das ist ein bisschen trashig und hat überhaupt kein Niveau mehr. Aber es gibt auch Sendungen, die ich heute, oder Serien, die ich heute sehe, auch Zeichentrick viel, wo ich denke, Alter, das ist eine total versaute Kacke. So zum richtig. Beispiel? Disenchantment, hast du das mal angefangen auf Netflix? Nee, habe ich nicht. Mega. Ich habe nur die Vorschau gesehen mit dem, ach, ich bin ein guter Schlachter, das ist deine Tierhandlung. Das fand ich super witzig. Ja. Aber nee, habe ich noch nicht. Hier, Roccos verrückte Welt, wie heißt der? Roccos modernes Leben. Genau, Roccos modernes Leben, der arbeitet doch in der Keuchhusten-Hotline. Ist das nicht so? Nein, das ist der kleine Nils, das ist ein Radioverein. Nein, nein. Deren Mama arbeitet in der Keuchhusten-Hotline. Aber der arbeitet als Callboy. Als ach, das meinst du mit Keuchhusten-Hotline? Ich dachte, du meinst das ernst. Ach so, nein. Ja. Und im Hintergrund sind auch so Plakate, wo, glaube ich, im Horny oder irgendwas draufsteht und so. Aber ist das Roccos modernes Leben? Ist das nicht Family Guy? Nee. Ich krieg also, diese Zeichentrickserien kriege ich nicht okay. auseinander. Aber ja, Weihnachtsmann und Coca. Aber guten Durst. Ja, genau, Weihnachtsmann und Coca, das war hier mit Grantelbart und kennst du gar nicht? Nee, Ich glaube, wir können nicht auf einer Wellenlänge heute surfen. Wieso nicht? Ich kann dir mal aus meiner... Moment, darf ich wenigstens noch über meine Erfahrungen... Für alle die meiner Generation entsprechen, dann hat man sich zu Weihnachten immer zum Beispiel mit seinen Geschwistern oder in der Weihnachtszeit, fängt ja schon nach Ostern an, vor Fernseher gesetzt und dann hat man Weihnachtsmann und Kokare geguckt und dann ist der Weihnachtsmann dann hat er alle beschenkt und der hatte so eine krasse Maschine, wo dann immer die ganzen Dinger rauskamen und so, das war, und dann die fliegenden Elfen und so, boah, das war toll. Ich glaube, vorstellen kann ich mir das ungefähr. Ich glaube, ich habe das auch mal beim Durchseppen gesehen oder so, aber dafür war ich dann tatsächlich schon zu alt. Tatsächlich. In meiner Generation hat man... In meiner Generation hat man noch Märchen geguckt zur Weihnachtszeit. Oh, das war so das Größte. Ich bin ein altes Ostkind und wir haben echt viel Märchen geguckt zur Weihnachtszeit. Und das war immer was Besonderes. Auch so Sonntagsmärchen, das ist alles so, damit bin ich groß geworden. Ja, erzähl doch mal, Sonntagsmärchen, da kann ich mir jetzt als Wessi gar nichts vorstellen. Naja, die alten DDR-Märchen, die alten Ufa-Filme und so weiter, da lief immer was anderes. Schneeweißchen und Rosenrot und Dornröschen und der ganze Quark halt. Was es halt so gab. Mhm. Das war so meine Vorweihnachtszeit, also die Zeit nach Ostern. Ja. Wo man dann schon Spekulatius gekauft hat, einfach nur. Da schmeckt er noch. Da schmeckt er noch. Ja. Nach Osterzeit, könnte man auch sagen. Ja. Okay, das war so eines, was ich mit meiner, also ich habe immer sehr viel Zeugs mit meiner Schwester geguckt. Meine jüngere Schwester, die ist knapp, ja, ich sag mal grob 2 Jahre jünger, beziehungsweise 1, irgendwas. Hm. Nee, 1 Jahr und 11 Monate jünger, so. Es ging nur darum, dass ich habe im März Geburtstag und sie im Februar. Und damals habe ich es nicht verstanden. Ich bin ja der Ältere. Aha. Aber warum hat sie vor mir Geburtstag? Okay, ja, das macht Sinn. Das habe ich nicht verstanden als Kind. Verstehe ich immer noch nicht. Ja, aber sie mittlerweile. Ja, sie versteht das. Ja. Und mit der habe ich halt immer relativ viel geguckt. Auch so eine Serien oder so. Oder habe ich aber auch noch einige. Aber du darfst jetzt erstmal. Hast du als Kind Alf geguckt? Das habe ich mal geguckt. Ich hatte auch so eine Alf-Figur mit so dieser... Ne, so, aber, oder verwechsel ich das jetzt gerade? Nee. Ich hatte auch eine Alf-Figur, ja, aber ich hatte auch so eine Puppe mit so ganz langen, komischen Haaren. Das sah aus wie so ein Gremlin oder so. Nee, egal. Also Alf hatte auf jeden Fall so lange, zottelige Haare und so eine lange Nase. Ja, das, ich weiß genau, ja, Alf und so eine Warze drauf. Kenne ich auch, ja, aber... Das habe ich durchgesuchtet früher. Echt? Also was heißt durchgesuchtet früher? Mit wie vielen Jahren? Lief ja jeden Tag irgendwie eine Serie oder eine Folge. Nicht so wie heute, dass man irgendwie an einem Tag ganze Staffeln gucken kann. Aber Alf fand ich schon immer geil. Die Welt ist schnelllebig geworden, ne? Ich mag auch, wenn ich an Alf denke, habe ich sofort diesen Theme im Kopf. Ja, sing mal. Die Titelmelodie. Das wird nicht gesungen. Das ist ein rein instrumentales. Echt? Ja, ich kann das an der Stelle ja mal einspielen. Aber ich muss das hören. Ach, du musst das hören, ja. Ich hätte gedacht, ich mache das in der Popro. Warte, ich suche das mal. Zwischendurch kannst du schon mal sagen, was fällt dir zu Alf ein? Fällt dir irgendwas zu Alf ein? Ach nee, gar nichts. Also ich glaube, das war so die Zeit, das ist ja so ein Soap-Ding gewesen, ne? Wo auch so ein eklig, also war das nicht auch so, wo so ein falsches Lachen eingespielt wurde und so? So ein Sitcom? Ja, ja. Ja, ich glaube schon. Ja. Ich glaube, das war so die Zeit auch, wo es so... So, warte, ich habe ihn hier gefunden, den Alf-Theme-Song. Mal sehen, ob ich ihn kenne. Das ist ja unglaublich laut. Ne? Moment! Schimpf doch nicht mit mir. Jetzt steht hier, ich mag das Video nicht. Ich mag das Video doch. So, nochmal von vorne. Zu großes Achtung. Display. Alle in Erinnerung schwelgen, wenn ihr schon nur den Einstieg hört. Alter. War das so richtig? Könnte auch Baywatch sein. So vom Spiel. Ja, wahrscheinlich der gleiche Komponist. Ja, genau, also das war das Alf-Theme, der Alf-Theme-Song. Den habe ich sofort im Kopf, wenn ich daran denke. Okay. Ich habe die Serie echt geliebt. Aber ich dachte immer so, oh, wenn das meine Eltern wären, wäre bestimmt witzig. Heute denke ich so, na mal gut, dass das nicht meine Eltern waren, dann wäre ich jetzt tot. Aber was war Alf denn eigentlich? Alf war ein Außerirdischer vom Planeten, Melmark. Melmark, stimmt, ja. Der ist in der ersten Folge in die Garage von Familie Tenner gekracht und die haben den dann irgendwie aufgenommen. Der ernährte sich normalerweise von Katzen, deswegen hat er halt permanent versucht, die Katze zu essen. Okay. Und hat halt nur Quatsch gemacht eigentlich. Ne? Der war so das schwarze Schaf der Familie, aber irgendwie hatten sie ihn alle trotzdem gerne. Hey! Ja. Was machst denn du da? Ich gucke, wie laut der Pegel meines Mikros ist. Und? Geht. Pegel, ne? Ja, pegelt. Ja. Gut, du hast. Ja, das kann ich alles noch hochziehen, weißt du? Ja, Alf. Also bei Alf fällt echt nichts ein. Okay, nee, ich bin... Also, Ich bin so ein Typ, der auch sehr spezifisch geguckt hat. Also, ja, vielleicht ist das wirklich auch generationsbedingt. Du warst wahrscheinlich der Dragon Ball-Typ, ne? Ja. Das fand ich immer scheiße. Ich war der richtige Dragon Ball-Suchti. Ich war der King auf dem Schulhof, weil ich diese Panini-Sammelsticker hatte. Und ich hatte, glaube ich, 5 Hefte voll oder so. Echt? Ja, ich war ein richtiger King und ich habe das so gesuchtet, echt. Ich habe dann damals auf der PlayStation 1 gab so ein Dragon Ball Z-Spiel, glaube ich, auch. Und das habe ich auch gesuchtet. Das war so toll. Wie man dann als Kind, als Son Goku die Genki-Dama gemacht hat, seine Arme mit hochriss und mitgeholfen hat, dass er... Ihr müsstet dieses Blitzen in den Augen sehen. Das ist Hammer. Das war einfach so... Das war auch noch so die Zeit, wo das halt sehr linear im Fernsehen lief und wo man sich danach mit seinen Kumpels darüber unterhalten hat. Mittlerweile suchtet jeder irgendwie eine Serie durch und dann, ja, hast du die Serie gesehen? Nee, musst du mal machen. Okay. Das sind die Dialoge. Ja, lohnt sich das? Ja. Ist voll geil. Okay. Voll durchgesuchtet. Auch und wegen der Serie nochmal, ne? Ja, war voll geil. Wirklich? Also... Früher hast du dich über die einzelnen Folgen wenigstens genau, noch unterhalten. Genau, und über ne? das, was passiert und hast das gefühlt analysiert. Heute resümierst du das nur noch und war gut. Ja, genau, war gut. Das ist echt schade. Das war bei uns, ich bin ja eine Generation, die auch GZSZ geguckt hat. Ne? Läuft zwar immer noch, aber ich guck's nicht mehr. Echt? Und da haben wir uns jeden Tag in der Schule drüber unterhalten. Hast du gestern geguckt und was da passiert ist und jetzt nimmt der Drogen und so. Das war für uns das Allergrößte, uns darüber zu unterhalten. GZSZ? Ja. Dein Ernst? Ja. Was? Früher war ich noch ein normales Kind, da habe ich jeden Sonntag mit meinen Eltern die Lindenstraße geguckt, aber irgendwann, als ich in der Schule gekommen bin, dann gab's GZSZ. Ja, so einer war ich. Hast du gar nicht geguckt? Komm, du guckst so, du verbirgst doch was. Nee, das habe ich wirklich nie geguckt. GZSZ nicht. Ich überlege gerade, aber ich war nie so ein Fan von so Telenovela-Shit. Telenovela, pff, das war eine Soap. Daily Soap. Ja, trotzdem ist doch das nicht alles das Gleiche. Ja, für mich ist das alle der gleiche Schmuh. Ganz ehrlich, ich mag halt zum Beispiel dieses ganze, also so GZSZ und so, das war mir immer zu realitätsnah, in Häkchen. Hm. Das war mir so, das kann ich auch, wenn ich irgendwie Drama erleben möchte, kann ich das halt auch im echten Leben. So, ja, da kann ich mir irgendwas so, das war mir irgendwie zu öde. Das hat mich nicht gereizt. Ich bin auch momentan oder immer noch so der Fan von irgendwie so, ich sag mal, ja, Science Fiction nicht, aber mehr so, wie soll ich das sagen, wenn irgendein, also so Helden, also Hero Stuff, also wenn irgendjemand, der Protagonist, irgendwas total gut kann oder total krass kann oder keine Ahnung, er hat ein fotografisches Gedächtnis. Superman geguckt und so ein Scheiß. Nee, Superman nicht, aber Supernatural. Nee, aber in diese Richtung geht es. Also okay. Ich hab's mal angeguckt und fand ich aber nie so cool. Aber wenn halt alles so pseudowissenschaftlich belegt wird, also wenn man das Gefühl hat, okay, da drin passieren Sachen, die du rein logisch, das ja, wie der das erzählt, du kannst es total, du verstehst es und das ist auch mit Sicherheit so die physikalischen die sind da halt nicht, die werden ausgehebelt, aber das hat genau den Grund, der da gerade erklärt wird. Okay. Das finde ich immer super cool. Das war jetzt nicht Serie der Kindheit, aber das hat mich auch sehr geprägt. Was ich ziemlich geil finde, ist Fringe. Ich weiß nicht, ob dir die was sagt. Fringe, ja, unheimliche Fälle des FBI. Genau. Da merkt man wieder die Generation. Mhm. Du warst der Fringe-Typ, ich war noch der Akte-X-Typ. Ja. Ja. Ich habe mir in die Hose geschissen, der Akte-X. Ich hatte solche Angst, aber ich musste es gucken. Ja, das habe ich aber auch mal angeguckt. Aber die Bildqualität, die hat es mir ein bisschen zerrissen. So, wahrscheinlich sind die Storys cool und so, aber mich hat es dann von vornherein nicht abgeholt und dann war mit ein Grund halt, dass ich gedacht habe, auf meinem Ultra-HD-Monitor, was gucke ich da? Die Bildqualität, echt. Wir hatten halt nichts. Wir hatten ja wirklich nichts. Wir hatten ganz normale Fernseher, weißt du, und wer wirklich Geld hatte, hat einen 16:9 Fernseher. Mhm. Aber das war's auch. Nein, das sah nun mal so aus. Ja, ich weiß, aber das ist ja halt so dieses. Ja, also ich sag grundsätzlich nicht, dass ich so eine Filme da nicht gucke, aber die müssen mich dann halt super schnell abholen, damit ich da überhaupt dranbleibe, weil mittlerweile ist halt so, ist man halt schon sehr viel, ich meine, selbst mein Handy macht fast bessere Aufnahmen als die damaligen Filme. Und Mann, mein Handy hat ein besseres Display als mein MacBook. Es ist so, ne, das ist halt, und Akte X habe ich dann auch angefangen, weil ich auf der Suche nach einer ähnlichen Serie wie Fringe war. Aber habe ich dann nie weitergeguckt, weil es mich nicht so abgeholt hat. Ich fand immer die Synchronstimme von Scully, fand ich immer so krass. Die hat so diese mysteriöse Stimme gehabt. Die ist auch heute noch, glaube ich, Sprecherin, so Off-Stimme für viele Reportagen, die so leicht mystisch angehaucht sind. da muss ich dann immer dran denken und dann zucke ich immer kurz zusammen, weil ich dann so an meine Kindheit denken muss und dachte so, oh, ich hatte so eine Angst vor Akte X. Ja. Bei Grusel, es gibt doch auch Gruselgeschichten aus der Gruft, nee, oder wie hieß das Ding? Kennst du das noch? Geschichten aus der Gruft. Geschichten aus der Gruft, genau. Das fand ich auch immer total spooky. Aber das, da war ich dann schon zu alt. Ja, sehr okay. Das fand ich dann nicht mehr gruselig, aber ich habe es auch gerne geguckt. Okay. Aber ich kann dir auch gar nicht sagen, was da drin passiert ist. Mm-mm. Ich weiß nur, dass das total überzogen Zeichentrick war, aber ich kann dir nicht mehr sagen, was das war. Ja. Ich denke vor allen Dingen, das Witzige ist, ich denke gerade in Bildern oder ich versuche mich an Bilder zu erinnern. Auch die ganze Zeit, wenn ich da an diese Serien denke. Ja. Manchmal gelingt es mir, manchmal nicht. Kennst du noch Beetlejuice? Nee, das sagt mir. Das ist auch so eine Zeichentrickserie gewesen. Mit so einem Käfer-Zombie-Typen. Das war auch, naja, Mitte der 90er, glaube ich. Also es war wahrscheinlich, da warst du zu klein für wahrscheinlich. Ich habe das aber schon mal gehört auf jeden Fall. Aber ja, Beetlejuice und Freakazoid. Kennst du auch nicht mehr. Ne? Oh Mann, bin ich alt! Scheiße. Das, weißt du, wir haben uns schon so oft unterhalten, aber jetzt wird es mir erst klar. Dass ich viel jünger bin als du. Ja. So viel jünger. Ja. Wie stehst du zur Lindenstraße? Nie richtig geguckt. Siehst du, nee, das war bei uns ja sonntags wirklich. Ja, du kommst ja aber auch aus einem anderen Kontinent. Ja, aber wir haben das ja offiziell nie gucken dürfen auf dem Kontinent. Ja. Erst als wir dann im Westen gelebt haben oder als die Grenze halt offen war, ne, haben wir das geguckt. Und vorher hat meine Mutter das bestimmt auch nie geguckt. Das wäre ja illegal. Ne, das war so. Ja. Bananen hat sie auch nie gegessen. Ja, wenn welche da waren, ne? Ja. Nee, das war für mich immer cool. Und danach musste ich halt sonntags ins Bett, ne? Es war immer so 7:10. Wenn ich Glück hatte, durfte ich noch Notruf gucken. Oh. Notruf, das kenne ich. Das war auch immer geil, ne? Und Notruf 1 mit dem Heli, ja, genau. Und so, ne? Ja. Ach nee, das war Cobra 11. Ja, stimmt. Aber stimmt, das habe ich auch. Stimmt. Aber das Witzige ist, es kommt so langsam erst wieder. Also ich habe mich ja nicht vor, so richtig, natürlich habe ich geschaut, aber vieles kommt gerade auch so wie so ein Vietnam-Flashback zurück. So, Na, das habe ich mir schon in der Vorbereitung gedacht. So, ne? Das so, also wenn man nur 4 oder 5 Serien hat, die einem einfallen, die man früher geguckt hat, dann kommt, glaube ich, der Rest von ganz alleine. Ja. Ja, also Dragon Ball Z war das Ding, so, ey, was ich so richtig gelebt habe, was ich ziemlich geil fand auch. Einfach auch die Geschichte so und diese. Ich fand das so albern. Super Saiyajin. Ich dachte so, es gibt doch Pokémon, warum denn jetzt noch was mit Bällen? Das war meine Begründung, warum ich Dragon Ball Z nicht geguckt habe. Ich schaue ihn gerade verachtend an, nur damit ihr alle wisst, dass, was jetzt gerade passiert. Ich denke, man hat auch gehört, wie deine Augen rollen. Naja, aber Dragon Ball, das war halt, die Dragon Ball, die konnten halt den Drachen beschwören und dann hattest du einen Wunsch frei. Und warum hießen die Ball? War der in einem Ball oder? Nein, das waren sozusagen so Bälle, das waren so orangene Bälle mit so Sternen drin und du musstest, ich glaube, alle 7 finden und die wurden dann, also wenn der wieder verschwindet, der Drache, wurden die in der ganzen Welt verstreut sozusagen. Und du musstest die halt finden und dann gab es Bulma, die hatte so Bulma-Korb, die konnte dann, der hat so ein Radar gebaut, so ein Dragon Ball-Radar und konnte die dann finden und so. Hammer, die Geschichte, das war, manchmal habe ich das Gefühl, dass mittlerweile die Geschichten gar nicht mehr so ausgereift sind, wie sie damals waren. Nee, früher wurde die Geschichte noch komplett durchgeschrieben, ne? Wirklich, ja. Also da hattest du halt das Gefühl, schon am Anfang wussten die genau, was das Ende war. Ja. Mittlerweile, für mich ist das perfekte Beispiel dafür, die Saw-Filme. So ab dem 4. Teil dachten sich wahrscheinlich so, ja scheiße, jetzt können wir ja nicht nur so ein Splatter machen, wir müssen irgendwie eine Story drin haben. Aber vom ersten Teil, jetzt mal Butter bei die Fische, die erste Story, die war der Hammer. Hast du mit dem Ende gerechnet bei Saw? Nein, natürlich nicht. Aber, das hat mich so umgehauen. Aber die standen halt immer für sich und ich hatte dann bei denen zum Beispiel nie das Gefühl, dass von vornherein klar wäre, was sein sollte, sondern dass so ab dem 4. Teil gedacht wurde, ja, und jetzt fügen wir alle zusammen. Ja, genau. So. Oh, und jetzt macht das die Tussi irgendwie. Ja, so genau. Ja. Stimmt. Nee, aber genau, Dragon Ball, so war meins. Und ich fand das auch super cool mit meinen Kumpels dann. Da hat, warte mal kurz, ich richte mal mein, ich sacke hier immer weiter ein, weil mein Mikro immer weiter runtersackt. Dann ja, das wird dir gleich wieder passieren. Ich weiß, aber habe ich schon versucht, aber ich bin, genau. Oh, es geht nicht weiter. Das habe ich doch gesagt. Nee, das ist kaputt. Wo dann hier Vegeta und Son Goku fusioniert sind mit diesem albernen Tanz, wo mussten sie so hin und her tanzen. Das habe ich dann auch in der Schule immer, oder ich weiß ja, im Kindergarten. Ja, wirklich albern. Das war super. Also dann hat man so ganz komischen, so gespiegelt synchronen Tanz gemacht. Wahrscheinlich, wenn ich mich anstrenge, könnte ich den noch. Und dann irgendwann hat man dann so gestanden, also warte, ich zeig's dir jetzt mal, für alle, die das gesehen haben, die wissen genau, wie das aussieht, dann standen die quasi dann irgendwie so breitbeinig und dann mit den Armen so und die Fingerspitzen haben sich berührt und dann sind sie fusioniert zu einer Person und dann war deren Kraft auch gebündelt und dann konnten die dann auch nochmal zu einem Super und Super Saiyajin und so werden und dann verfärbten sich die Haare und dann waren die noch krasser und die Kampfpunkte waren... Boah, klingt das öde. Du hast keine Ahnung, wie geil das ist. Nee, scheinbar wirklich nicht. Du, ich habe mich gerade auch ein bisschen in Ekstase geredet. Ja, ich hatte ja, weißt du, was ich gerade gedacht habe? Irgendwann zwischendurch wollte ich ja ein bisschen live machen bei Instagram. Ja. Und dann dachte ich so, wenn ich das jetzt einfach machen würde, wie du da in deiner kindlichen Pose mit deinen strahlenden Augen davon erzählst, wie irgendjemand mit irgendwem sich vereint hat und irgendwas getanzt hat, das wäre lustig geworden. Das sag mal, ey. Das ist das Grundzüge meiner Waldorf-Karriere geworden. So. Ja, übrigens Instagram, @halbschattengeschwätz, folgen. Ist das jetzt, nee, wir sind ja die Leute, ne? Deswegen können wir, ist das keine Schleichwerbung, sondern. Nee, das ist ja nur Werbung für unseren Kanal. Genau. Wenn ihr Fragen habt oder uns buchen wollt. Buchen für. Buchen, wir können abwaschen. Popeln. Ihr könnt euch uns aber sonst auch eicheln. Eicheln? Nee, buchen, eichen. Oh. Echt jetzt? Ihr könnt uns sonst auch Kastanien. Nein. Ach so, das geht nicht, oder was? Nein, natürlich. Buchen, Eichen, Tannen. Aber Kastanien ist ja die Frucht. Warum steht ein Pilz im Wald? Weiß ich nicht. Weil die Tannen zapfen. Gott, ey. Prost. Ja, zum Wohl, ne? Ich muss dich jetzt aus deiner Dragon Ball Nummer rausziehen. Ja, nur weil du das... Du bist da zu tief drin. Nee, du möchtest das einfach, weil du keine Ahnung hast. Hast du denn Pokémon geguckt? Ja. Auch so begeistert oder warst du da noch, war das früher? Es kam ja ein bisschen früher raus, ne? Ja, es kam früher raus. Also ich fand es auch cool. Die damaligen Zeichentrick zum Beispiel habe ich auch geguckt, aber der absolute Burner bei Pokémon. Natürlich die Spiele, ja. Ne? So Gameboy und so. Nee, konnte ich nie spielen. Meine Mutter konnte sich das immer nicht leisten, deswegen habe ich nie Pokémon spielen können. Das war, ich weiß auch, ich habe auch relativ spät Pokémon angefangen, so, aber das war legendär, wo man dann auch, wo man sich noch beraten musste, wie man, keine Ahnung, The Missing Link fangen konnte. Kennst du das noch? Wo man so, ich glaube, auf dieser einen Insel musste man immer auf dem Rand so hoch und runter schwimmen und dann kam Missing Link, das war so ein Pixelvieh und dann war es so, dass alles, wenn du das gefangen hast, hat sich in deiner Itemliste, was auf der 7. Stelle, glaube ich, war, hat sich einfach auf zur Anzahl 99 begeben. Und dann hast du immer wie hießen diese? Sonderbonbons habe ich immer auf Platz 7 gemacht. Und das, ne? Aber egal, das meine ich gerade gar nicht. Natürlich die Spiele. Ja. Wie man versessen irgendwas immer gespielt hat auch damals, ne? Du ja, ich nicht, echt. Ich wollte immer, ne, meine Klassenkameraden alle Pokémon gespielt. Ich, keine Chance. Ich hatte noch diesen alten Gameboy, da lief das zwar drauf, aber ich hatte einfach nicht, konnte es mir, also ich konnte es, meine Mutter konnte es mir nicht kaufen und ich selber hatte nicht genug Taschengeld. Mhm. Und ja, ich habe das erste Mal Pokémon gespielt, glaube ich, irgendwie mit 19 oder so. Okay. Oh Gott. Ihr könnt auch für mich spenden. Ich schicke euch einen PayPal-Link. Patreon gibt's doch, oder? Patreon, ja, vielleicht sollten wir uns bei Patreon anmelden. Spendet für mich, damit ich Pokémon spielen kann. Ja, mittlerweile kannst du es ja auf deinem Handy emulieren und so, ne? Das war auch noch geil, ey, wo man nicht Pokémon Go spielen konnte, sondern wo es dann anfing, als man das iPhone jetzt jailbreaken konnte und dann konnte man sich Cydia laden und dann, Ist das erlaubt? Ich weiß das gerade gar nicht. Cydia, war das fürs iPhone? Ich dachte, Cydia war... Ach nee, doch, stimmt. Ja, das war fürs iPhone. Und wo man dann so einen Emulator runterladen konnte und das war ja so eine Grauzone mit den ROMs, die waren ja nämlich illegal irgendwie, so war das nicht so? Und die hatte natürlich niemand. Nein, das ist immer... Ja. Egal, worauf ich eigentlich hinaus wollte bei Pokémon. Das Geilste an Pokémon waren die Filme. Hast du dir mal die Pokémon-Filme angeguckt? Nicht einen einzigen. Nicht ein einzigen? Nein. Wirklich, die Filme. Wirklich, das ist so, die Filme, Bombe. Ich habe, ohne Witz, ich habe geheult. Ich saß vorm Fernseher und habe vor meinem Videokassettenrekorder. Ich habe geheult. Ich habe geheult. Wo Ash, ich weiß nicht, ob das Spoiler-Alarm ist, weil das ist schon ein sehr alter Film, ob ich den jetzt... Aber für alle, die Pokémon-Filme, echt wirklich, die sind Bombe. Kauft euch die VHS-Kassette. Und das war Hammer. Weil am Ende diese theatralische Szene, wo die ganzen Pokémon anfingen zu weinen und so. Oh, ist das Spoiler-Alarm? Pass auf, Leute, Spoiler-Alarm. So, weil ich erzähle es jetzt sonst. Ich musste unserem Schwiegervater letztens Spoiler-Alarm erklären. Was? Er meinte irgendwie, ja, früher hat man gesagt, oh, ich verrate es jetzt nicht, jetzt heißt es Spoiler-Alarm. Das war niedlich. Ja, damals hieß es auch nicht Lifehack, sondern Trick 17. Also, ja, stimmt. Genau, Spoiler-Alarm, da irgendwann zum Ende des Filmes stirbt dann Ash. Und der wird versteinert. Genau. Und dann stehst du da und die Musik hat das natürlich mitgetragen, ne? Oh, ich weiß auch nicht, ob das alles richtig ist nachher. Bitte. Dann fängt er an zu weinen. Nee, aber ich meine, kann auch sein, dass ich mich da ein bisschen irre und in meiner kindlichen Natur das falsch aufgenommen habe damals. Aber ja. Ich glaube wirklich, dass er irgendwie versteinert ist, warum auch immer, weiß ich gerade nicht mehr. Aber dann ist das so ein ganz theatralischer Moment und alle weinen, wirklich alle, auch die ganzen Pokémon. Das geht denen alle total nah und dann sitzt du da, ich habe da wirklich gesessen, ich habe so geheult, wirklich, ich habe Tränen in den Augen gehabt. Und dann ist es halt so, dass diese Tränen irgendwie so total, das so glitzernd mystisch zu ihm so hinflogen und haben ihn dann quasi wieder aus seiner Versteinerung geholt. Und dieser Moment, das war, mir wird ganz warm. Ja, aber das war wirklich bei Pokémon, die Spiele, ja, waren richtig geil. Auch ab dem Punkt, wo man dann beim Game Boy Color war das, glaube ich, dann, wo es anfing, dass man so ein Link-Kabel hatte, wo man seine Pokémon tauschen kann und so gegeneinander antreten konnte. Das war Bombe. Ja, nee, die habe ich nur geguckt, Pokémon, weil in der Schule alle drüber geredet haben und ich dann diese Serie halt geguckt habe. Okay. Zeichentrickserie. Ich habe dann versucht, da mitzureden, aber die waren alle schon viel weiter und ich habe das nicht gecheckt und dachte so, warum eigentlich das mit den Bällen? Dich irritiert das immer, wenn es irgendwas mit Bällen zu tun hat. Bälle, das ist für dich nicht so, ne? Ich und Bälle. Das ist. How do you like to suck my balls? Bitte was? Meine Lieblingsszene aus South Park. Nee, aber das war so. Pokémon habe ich auch sehr, sehr in Klammern gesuchtet. Das war mehr so eine Hype-Erscheinung durch das Spiel auch natürlich, ne? Und dann wurde das natürlich rechtetechnisch ausgeschlachtet bis zum geht nicht mehr. Ja, klar. Gab's Merch, dann gab's Spiele, dann gab's nicht Spiele, sondern Film, Serien, alles. Karten gab's ja auch. Das habe ich nie verstanden, wie man damit spielt. Ich auch nicht. Wirklich nie. Also wie levelt man die denn dann? Weil macht ja gar keinen Sinn. Nee, ich glaube, das funktioniert anders. Man kämpft mit. Ich habe auch keine Ahnung, wie das funktioniert. Yu-Gi-Oh! Habe ich gespielt. Kennst du gar nicht, ne? Weißt du was? Ja? Yu-Gi-Oh! Und Dragon Ball Z sind für mich ein und dasselbe. Was? Die ganze Zeit, als ich an Dragon Ball Z gedacht habe, dachte ich an Yu-Gi-Oh! Nein! Aber siehst du mal, wie mich das nicht interessiert hat. Yu-Gi-Oh! Das sind Karten. Ich aber da gab es doch auch eine Zeichentrickserie zu. Ja, natürlich. Aber Yu-Gi-Oh! War auch cool. Da hatten die so Battle Desks und an so einem Arm quasi so eine Art Maschine, die sie so ausklappen konnten und dann konnten die sozusagen gegeneinander antreten und duellieren und mussten dann die haben dann so Karten und hatten so ein Deck und konnten dann sozusagen deren Monster in verschiedene Positionen legen. Angriff, das war so senkrecht und Verteidigungsposition, das war waagerecht und dann hatten die verschiedene Stärken und Schwächen. Manche waren stärker in der Verteidigung, manche mehr im Angriff und dann hattest du versteckte Karten, die du dann im Falle eines Angriffs oder irgendeiner Sache aufdecken konntest, die sich dann gegenseitig bedingten und alles Mögliche. Und ich weiß noch, dass ich so ein Battle-Deck unbedingt haben wollte. Aber ich glaube, das hat 70 Mark gekostet, oder vielleicht war es schon Euro, ich weiß es nicht. Aber teuer richtig teuer für damals. Und ich weiß noch, wie mein Vater dann mit mir zusammen, ich habe gesagt, Papa, ich möchte gern so ein Battledesk, ich möchte das haben. Hat er mir gesagt, ja, dann zeichne es mir auf. Und hat er dir das gebaut? Ja! Geil. Richtig, ich habe es dann halt aufgemalt und so, ja. Also so gut ich konnte so. Und dann hat er mir das gebaut, dann hat er mit der Oberfräse diese Vertiefung für die Karten gemacht und so. Krass. Ja, das war schön. Heute würdest du es dir einfach ausdrucken. Auch. Ja. CNC-Fräsen ausdrucken, alles. Ja. Nee, aber das war, genau, Yu-Gi-Oh!, Dragon Ball. Also das waren so, ich glaube, das waren so die Mainstream-Dinger. Ne? Ja, Yu-Gi-Oh!, das ist echt Dragon so deine Ball. Generation. Voll krass, dass das so du merkst auch schon, ist. Wie ich da richtig drin aufgehe. Ja, gerade, ne? Das merke ich. Ich habe gerade auch richtig Bock. Ich halt auch in diesen Nerd-Sachen, ne? Ganz ehrlich, ich habe auch richtig Bock, alles jetzt nochmal wieder zu gucken. So. Ja, das kannst du ja nachher zu Hause machen. Dann. Ich weiß noch, damals, als ich mein Abi dann gemacht habe, da habe ich einen Kumpel von mir, wir haben halt gelernt und so, ne? Und irgendwann habe ich immer die ganze Dragon Ball, war Dragon Ball und Dragon Ball Z Folgen auf einer Festplatte gegeben. Hm? DVD meine ich. Alle Folgen auf einer DVD. Sind zwar nie rausgekommen, aber auf einer VHS-Kassettensammlung. Die habe ich aufgenommen. Die habe ich aufgenommen. Das war ein Backup von meinem Fernseher. Erlebnis. Genau, ich habe ihm unser Festplattenreceiver gegeben. Ich habe, ist doch egal jetzt, wie sie zu ihm kamen. oh, schön. Zumindest hat halt so eine Folge, ich glaube, die geht so 20, 25 Minuten, aber die hat halt so, keine Ahnung, Dragon Ball, glaube ich, so knapp 300 Folgen. Echt? Ah, schon ziemlich. Puh. Und nur Dragon Ball und dann Dragon Ball Z ist ja die Nachfolge-Dingsbums. Und ich habe ihn dann so mal angerufen und so, hey, na, wie geht's dir? Und es war halt mitten in unserem Abi, so, ne? Ja. Und ich wollte fragen, ja, und wie steht's, wie weit bist du? Ja, ich bin bald durch. Was? Wie, ich bin bald durch? Wie ist er schön durchgesuchtet, ey. Ja, vor allen Dingen, ich habe ihm die, also er hat sie eine Woche vorher bezogen von einer Quelle, die ich nicht kannte und war dann fast durch. Rechne das mal hoch. 25 Minuten, knapp 300 Folgen. Das ist schon viel. So, und dabei meine ich eigentlich, wie weit er beim Lernen ist mit seinem Abi. Weil wir haben bald die Prüfung geschrieben. Ja, wie weit bist du gut? Ja, ich bin bald durch. Hä? Wie, warte, wo? Soll ich live machen jetzt? Muss ich mich richtig hinsetzen hier, oder muss was? Muss man da eigentlich das Handy hochkant legen? Klar, ja, ne? Das ist Instagram. Ja. Keiner hält sein Handy, wenn er Instagram benutzt. Ja. Ich drücke jetzt mal auf live. Ich okay. Bin total gespannt. Du warst gerade bei Verbindung wird überprüft. Du bist jetzt live. Ich bin jetzt live. Hallo. Hi. So sieht das übrigens aus, wie wir so ganz schlunzig. Genau. Ich bin auf der anderen Seite hier. Wir ganz schlunzig podcasten. Ja. Genau, wo waren wir stehen geblieben? Du warst bei irgendeinem nerdigen Zeug. Lass uns mal eine neue Serie anfangen. Warte, ich muss aber noch, Vollständigkeit halber, muss ich natürlich noch, hier, Titelmelodie von Dragon Ball. Schala! Hey, Schala! Spürst du die Kraft, die tief in deiner Seele ruht? Sie führt dich zu den Dragon Ball. Das ist einmal das. Oder Pokémon war auch super. Ich habe da immer das Solo im Kopf, wenn ich dran bin. Live. Ich will der Allerbeste sein, das, genau, wie das keiner will. Vor mir war. Du, du, du, du, ganz allein fang ich sie mir. Ich kenne die Gefahr. Du, du, du. Ja, so war das. Das war super geil. Ja, krass, ey. Was du alles kannst. Ja. Guck mal hier, das ist der Redaktionsplan. Das. Hey, wir sind live, du bist so unprofessionell. Wieso? Das ist doch nicht unprofessionell, wenn ich einen Redaktionsplan habe. Ja, auf einem Handy und du zeigst es während einer Podcast-Produktion. Ja. Weißt du was? Ja. Wir haben noch nicht einen Zuschauer. Ja, ist auch gut. Ja. Ich zitter auch voll. Boah, so aufgeregt. Postest du das dann auch? In der Story, oder? Das ist dann in der Story, ja. Okay. Wenn ihr mehr davon wollt, müsst ihr diesen Podcast hören. Und vielleicht auch einfach live kommen. Ja, genau. Wir gehen nämlich nicht auf Tour. Da, weil so weit sind wir noch nicht. Ich sehe gerade, dass ich einen Filter anhabe. Jetzt habe ich Hasenohren. Aber kann man auf Tour gehen als Podcaster? Na klar. Gästeliste Geisterbahn ist auf Tour. Alle möglichen sind auf Tour. Aber so weit sind wir noch nicht. Wir müssten das dann mit einer anderen Sache verbinden, damit wir auf Tour gehen können, damit die Leute auch kommen. Unsere Erotik-Show? Also, es hat immer noch keiner zugeguckt. Ich würde das jetzt einfach beenden, weil... Ist witzlos, oder was? Nee, witzlos nicht. Wir müssen einfach noch ein bisschen warten. Nee, wir müssen eigentlich auch einfach mal weiter erzählen. Ja, wir erzählen jetzt weiter, genau. Ja, weil die Leute kommen ja, weil sie durch den Inhalt gelockt werden. Ja. Pass auf, jetzt versuche ich mich dir anzunähern. Okay. Hast du Sabrina total verhext? Ja. Siehst du? Aber da gibt es auch einen Zeichentrick von, ne? Ja, aber ich meine die Originalserie. Ja, also klar, die normale. Mit Salem, dem Kater. Ja, genau. Fand der ich war super cool. Der war so passiv-aggressiv. Ja, super so geil. Zynisch. Und auch so richtig Stofftier. Manchmal hat man halt richtig gesehen, dass das jetzt... Heute wäre das alles übertrieben animiert, weißt du? Aber damals war das noch richtig so... Hattest du auch gerade Hasenohren? Ohren. Oh, habe ich jetzt Hasenohren? Ja, jetzt hast du Ohren. Das kenne ich tatsächlich auch noch. Ja. War das nicht auch so, dass die immer direkt in die Kamera gesprochen hat? Stimmt, die hat immer so komische Sachen in die Kamera gesprochen. Ja, genau. Ja. Da war man so als Zuschauer so total verhext. Total verhext. Das war so, wir hatten das als erstes gemacht. Hat das nicht Hitchcock gemacht? Das weiß ich nicht. Ich habe noch nie einen Hitchcock-Film gesehen. Ich glaube, irgendeiner hat so angefangen. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Irgendwas durchbrechen. Die dritte Dimension. Nee, irgendwas, dass man irgendwas durchbricht und direkt in die Kamera spricht. Ich weiß auch nicht. Medienmanagement studiere ich übrigens. Deswegen kennst du dich da so aus. Nee, eben nicht. Also mein gefährliches Halbwissen habe ich. Du müsstest dich eigentlich besser auskennen. Ja, ne? Eigentlich schon. Aber es ist ja Medienmanagement, ne? Und nicht Filmologie. Das gibt es das Fach. Filmologie? Ich bin Fachmann. Sabrina total verhext, ja. Meine Kollegen hören das hier manchmal. Die haben mit Sicherheit nach Viertelstunde haben die ausgemacht. Nein. Also weiß ich nicht. Wer das bis hierhin hört, der schickt uns bitte eine Nachricht irgendwie. Auf Instagram, Halbschattengeschwätz. Genau. Wer das bis zu diesem Punkt gehört hat, der kriegt von uns ein T-Shirt. Das müssen wir aber noch machen. Egal, wenn uns jemand dafür anschreibt. Hast du eine Siebdruckplatte? Hast du sowas zu Hause, also dass wir so Siebdruck machen können? Nö, aber das ist ja nicht schwer. Leinwand, das ist... Wir können das sonst auch einfach draufmalen. Geht auch, klar. Ja. Aber mein Versprechen, wenn jemand bis hierher durchgehalten hat und sich das wirklich bis hierhin anguckt, dann schreibt uns an, ihr bekommt von uns ein T-Shirt. Okay. Und das bezahlt Kai. Ja, von den ganzen Einnahmen, die wir mit dem Podcast schon gemacht haben. Bisher haben wir nur draufgezahlt. Wir haben nicht eine Einnahme, aber wovon draufgezahlt, auch? Draufgezahlt, wofür? Wann haben wir denn draufgezahlt? Naja, guck mal, ich musste dir das Audio-Interface abkaufen. Dann brauchte ich noch ein Mikrofon. Wie geil auch, ne? Hey, Eike, wollen wir zusammen einen Podcast machen? Ja. Hey, ich brauche noch ein Audio-Interface. Ja, ich habe eins. Kann ich das kaufen? Ja, klar, 100 Euro. Alles klar. Hast jetzt können wir einen Podcast machen. Das war lustig. Schön, aber ich wollte das ja eigentlich für meine Ameisen-Videos haben. Ameisen-Videos. Ja. Aber wir schweifen ab. Wir schweifen ab. Wir sind abgeschwungen. Sabrina total verhext. Ich mache hier mal einen Haken dran. Ne? Da gibt es nicht viel drüber zu sagen. Ich war früher als Kind verliebt in die. Echt? Aber das war ja, glaube ich, jeder. Ich glaube auch, ja. Ja. Aber mittlerweile bin ich das nicht mehr. Gut. Warum nicht? Hast du die Illusion verloren, dass du... Nee. Okay. Sabrina total verhext. Ja. Ja, dann hau nochmal was aus. Soll ich noch eine raushauen? Ja, nee, kennst du, mein Vater ist ein Außerirdischer? Nee, hab ich mal gehört. Das war so ein Mädchen, die hat mit ihrem Vater auf einem anderen Planeten über so eine, keine Ahnung, so einen Sprachassistenten eigentlich gesprochen. Also heute sieht halt aus wie Alexa oder sonst irgendwie. Okay. Und der hat immer so geblinkt und der hat immer mit ihr gesprochen. Ja. Und ja, der war auf einem anderen Planeten. Und die konnte glieben. Keine Ahnung mehr, was das war, aber die konnte damit quasi, die hatte eine Superkraft. Glieben. Heute würde das voll in Dreck gezogen. Ja, hey, ich kann so richtig glieben. Glieb's mir, Baby. Glieb's mir, ganz Baby. Egal wo. Glieben. Ja, die fand ich immer toll, die Serie. Ich dachte immer so, ja, wäre voll geil, wenn mein Vater auch ein Außerirdischer wäre. Du hast dir immer vorgestellt, dass deine Eltern sowas sind, ne? Du bist in Serien geflüchtet, merke ich gerade. Ja. Ich, um das jetzt mal hobbypsychologisch zu analysieren. Ich war als Kind viel allein. Ja. Ja, sowas muss man auch einfach stehen lassen, um es wirken zu lassen. Also, da gibt es nicht viel drüber zu sagen. Ich habe echt wahllos aufgeschrieben, was mir eingefallen ist. Kennst du noch Parker Lewis, der Coole von der Schule? Diese toten Augen dabei anzugucken, echt. Ich habe mir von diesem Abend irgendwie mehr erhofft. Das ist auch so ein Anfang, Mitte der 90er, so eine Highschool-Serie von 3-4 Leuten, die so eine Highschool-Clique waren. Ein Schleimscheißer war noch dabei, der immer bei der Direktorin geschleimt hat und so ihre linke Hand war. Miss Russo. Miss Russo hatte immer sowas sehr Dominantes und ich glaube, dieser Schleimscheißer hat sich davon irgendwie, weiß ich nicht, angesext gefühlt oder so. Ja, und die haben immer so komische Sachen gemacht. Dann gab es noch so einen Footballspieler, der war riesengroß, der hat auch halt immer irgendwie, keine Ahnung, 3-Meter-Sandwiches gegessen oder so. Kubiak. War das ein Zeichentrick? Nein. Nee, das war eine Sitcom wahrscheinlich. Eine Sitcom, eine Soap? Was denn jetzt? Eine Com-City. Ja. Dann hau du mal einen raus. Disneys große Pause, Mann. Echt jetzt? Doch. Mit Gretchen? Geguckt, ja. Mikey? Aber immer nur, wenn es da war. Also, wenn es gerade gelaufen ist. Also, nicht das so, dass ich das eingeplant habe in meinen Tagesablauf. Nein, so nicht. Aber ich würde es auch immer wieder selber. War richtig geil. Oder, wo die dann auf dem Klettergerüst, das war deren Klettergerüst und die wollten das abreißen. Und dann haben die sich ganz kollegial alle auf dieses Klettergerüst begeben. Ja, die Folge kenne ich sogar. Hammer. Ja. Wirklich. Oder in der, wie heißt er denn? Der Kleine, der so ein bisschen Army angehaucht war. Wie heißt er denn? Gas, glaube ich. Gas hieß er. Wo er verhext wurde. Er wurde verhext und war ziemlich krass, weil er hat das richtig lang durchgezogen und hat das auch vor Lehrern und so durchgezogen und vor allen. Und dann, ich weiß gar nicht, ob das so war, aber irgendwie eskalierte das. Ich glaube, der musste dann fast mit der Polizei mitfahren oder so. Echt? Ja, und dann irgendwann alle, und dann war er total angesehen, weil er so ein krasser Typ war und das verhext so lange durchgezogen hat. Ja, Mann. Krass. Deswegen ist das wichtig, ein verhext durchzuziehen. Cool, das ist weißt. Ehrenkodex. Ehrencool. Aber Disney ist groß. Drück nochmal auf Aufnahme. Ja. Machst du jetzt nochmal live, oder was? Nee, nicht live. Mach ein Video. Ach so. Wir sind gerade bei dem Thema Disneys große Pause. Ja, Disneys große Pause. Ich habe gesagt, ja, habe ich so ein bisschen gesehen und Eike kennt das irgendwie. Der kennt sogar die Charaktere. Ja, Gretchen, da war Mikey, das war der Dicke, der immer Schokoriegel fraß und da gab es immer so Subcharaktere, die auch super cool waren. Diese komischen Buddler oder die Kindergartenkinder waren auch super geil, die dann immer total abgerastet sind. Ja. Das gucke ich auch immer noch gerne, wenn es läuft. Läuft das noch irgendwo? Also ich gucke ja überhaupt kein normales Fernsehen mehr. Nee, Dito, ja, aber wenn ich es irgendwo auf YouTube mal... auf YouTube, ja. Okay. Dann werde ich mir das auf Netflix angucken. Nee, genau, Disneys große Pause war auch noch so ein... Also, das war halt so ein Super-RTL-Ding, ne? Ja. Oh, sowas wie... Aber das sind jetzt auch Serien, wo ich selber sage, okay, die finde ich ziemlich cool, ja. Aber es gibt halt auch so Serien, die habe ich geguckt, aber das war halt nur, weil es da war. Was denn zum Beispiel? Angela Anaconda. Oh nein, nie. Sag mir gar nichts. Nein, das ist doch relativ Togo. Wer schon, kennt denn bitte Angela Anaconda? Das ist doch noch die Togo, schon die Togo-Zeit. Togo, ja, okay, Togo, das, nee. Ich, als Togo lief, bin ich schon arbeiten gegangen. Glaube ich. Guck mich an, ich bin so busy, ey. Wow, ich habe so viel Kohle in der Tasche, ich bin arbeiten. Guck mal, jetzt habe ich auch von mir ein Video gemacht. Krass. Hochgeladen. Ja, genau, Angela, aber das war, fand ich auch nie so super. Aber kennst du Cosmo und Wanda? Cosmo und Wanda, ja, den Titel kenne ich. Okay, kennst du auch nicht. Erzähl mal, worum es da ging, ich muss mal Bier holen. Darum ging es, dabei ging es um Tim, ich heiße Timmy, Tim? Keine Ahnung, weiß ich gerade nicht mehr, wie der Protagonist ist. Aber der hat helfende Elfen. Helfende Elfen, das sagt mir was. Doch, und da gab es immer so einen verrückten Professor, der dann immer, wenn er helfende Elfen gesagt hat, total abgerastet ist. Und ja, der hat immer total verwunschenen Scheiß gemacht. Und dann, warte mal, wie hieß er denn? Auch der Nachbar von dem Vatern. Ja, Gutendorst, das war... Das hat irgendwie nicht so ein cooles Spiel, wie ich mir vorgestellt habe. Nee, ich mach schon weg schon. Hast du noch? Ja, ne? Ja, ich hab schon. Nein, hab noch. Ich hab schon. Oh nein! Schönes Geräusch. Ah, ich, mir fällt der Name nicht ein. Siehst du, jetzt wünsche ich mir, dass unsere Community größer wäre. und dass das alles live wäre. Wenn jemand bei dem Livestream gerade zugeguckt hätte, dann hätte er jetzt sagen können, wovon Eike spricht. Ja, Mist. Ah, Mann, wie heißt es? Jetzt muss ich googeln. Entschuldigung. Du hast deinen Flugmodus an. Du kannst gar nicht googeln. Ja, dann muss ich den kurz ausschalten. Aber wie hieß denn der... Wie hieß denn der Nachbar von... Warte mal. Ah, Cosmo... Dinkelberg! Mir ist eingefallen. Cosmo und Dinkelberg, Wander. Natürlich, jetzt wo du es sagst. Ich muss jetzt aber nicht, dass ich mich... Genau. Dinkelberg. Stimmt doch, jetzt ist mir eingefallen. Ja, genau. Cosmo und Wander. Das war... Das finde ich auch immer noch irgendwie cool, auch wenn ich dafür manche lächeln. Aber ich gucke es auch gerne, wenn es läuft. Wenn ich es irgendwann mal laufen lassen würde. Okay, aber wir können noch weiter zurückgehen erstmal. Wir können ja auch versuchen, eine gewisse Chronologie zu haben. Na, ich hatte ja in meiner Aufschrift hier eine Chronologie, aber ich habe gemerkt, das ist für dich alles eher so die Vorkriegswelt, so wie du immer guckst, wenn ich das sage. Warte, ich habe hier noch eins. Mila. Mila Ayohara, die Volleyballspielerin. Kennst du nicht? Mila kann lachen wie die Sonne über Fujiyama. Ich kenne den Jingle, also diese Theme, glaube ich, aber... Ja, die war so... Was war das? Versuch das mal zu erklären. Das habe ich immer nur so zwischendurch geguckt. Das war halt ein Mädchen, das war so ein Volleyballstar und die hat halt Volleyball gespielt. Das war eigentlich die Handlung der ganzen Geschichte. Du erzählst, hat mich total beeindruckt jetzt gerade. Im Nachhinein, glaube ich, war das so ein bisschen Manga angehaucht und ich glaube, es war wahrscheinlich nur dafür da, dass alte Männer sich auf junge Mädchen... Das war halt kein Zeichentrick, ne? Doch, es war Zeichentrick. Mila war Zeichentrick. Es war halt so typisch Comic-Manga-mäßig immer so mit immer wenn die irgendwie auf die Bälle geschlagen haben und dann so richtig übertriebene Emotionen dann und dann so gestoppt in dem Moment und dann ist so der Hintergrund verschwommen und so. Total übertrieben. Also im Nachhinein weiß ich gar nicht mehr, warum ich das gut fand. Aber in der Zeit... Ja, ja. Die Kickers... Ja, die habe ich nie geguckt, aber die kenne ich. Die kennst du, ja. Die habe ich ja geliebt. Okay, echt? Die Nie-Gewinn-Kickers hießen sie ja auch. Ja, yeah, stimmt. Okay, krass. Das war eine meiner Lieblingsserien. Kickers? Ja. Kennst du Conan? Conan? Heißt er Conan? Der Detektiv? Vom Namen her, ja. Kennst du nicht? Kickers abhaken. Warte mal. Mila abhaken. Wie ist das eigentlich, wenn ich die Themes abspiele? Muss ich da GEMA für abführen? Keine Ahnung. Macht alles Conan. Ne? Ja, Detektiv Conan heißt er. Das war irgendwie, der ist eigentlich wirklich privater Mächter, also Detektiv. Detektiv und ist dann irgendwie, warum? Oh, ich weiß es nicht. Ich habe diesen Handlungsbogen nie verfolgt, aber der ist dann halt zu einem Kind geworden. Okay. Der ist zu einem Kind geworden, genau. Und hatte aber trotzdem den Intellekt eines Ausgewachsenen und hat dann irgendwie auch so eine komische Uhr gehabt. So eine Smartwatch, mit denen er so Schlafpfeile schießen konnte und hat dann immer einen Detektiv damit schlafen gelegt und der hat dann sozusagen immer Fälle im Schlaf gelöst. Kommt mir bekannt vor. Oh, es gibt eine Playlist, die heißt Trickfilm-Intros. What? Und das Titelbild ist Mila Superstar. Hier, warte. Ja, Mann. So ein Ja, aber das ist doch die Anfänge der Manga-Zeit, ne? Ja, auf jeden Fall. Oh, ich habe hier... Und Kickers, hier, das müssen wir uns auch noch angucken. Google-Bild gefunden, wo sich das jemand tätowiert hat. Darkwing Duck. Ja, so ein Vogel kommt sofort geflogen. Darkwing Duck. 2-1, Risiko. Das waren die Kickers. Ja, das höre ich, das ist mit dem Bändchen-Mikro aufgenommen, das ist schon so alt. Das ist schon toll, ey. Da kriege ich ja sofort, ne? Oh, herrlich. Aber Dark Queen Duck war auch was ich geliebt habe. Ja. Schnupper mein Gas, Bösewicht. Das war Bombe, ey. Das war aber auch sehr verwerflich jetzt zu der. Schnupper mein Gas, Bösewicht. Ja. Ich weiß gar nicht, wann das rausgekommen ist, aber das fand ich auch super cool. Mhm. Dark Queen Duck, 2-1, Risiko. Dark Queen Duck, Dark Queen, Dark Queen Duck. Ja, das war echt cool. Dark Queen Duck war super. Was war denn noch in der Zeit? Chip, chip, chip, chip und chip. Ritter des Rechts. Chip, chip, chip, chip und chip. Den Wesen geht es schlecht. Sie lösen jeden Fall, was sie auch tun. Das Böse hat nie Zeit, sich auszuruhen. Chip, chip, chip, chip und chip. Ah, Bombe. Geil. Aber das kennst du. Ja, natürlich. Das Chip und Chap war großartig. Hammer, ey. Mit Trixie, der geilen Maus. Ja. Und Samson, dem Käsesüchtigen. Hammer. Das war wirklich richtig gut. Das war ganz großes Kino. Das war immer cool. Ja. Auch dieses Fliegding, was sie da hatten, wo sie so geflogen sind. Mit dieser komischen, mit dieser Bockwurst als Ballon oder ja, so. Ja, genau. Das war mal richtig gefragt geil. Hab, was soll das? Aber ja. Schon als Kind dachte ich so, hä? Das mochte ich. Ja, das war super cool. Aber war Chip und Chap nicht zwei Schauspielern angelehnt? Es gab immer... Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob Chip oder Chap. Wer von welchen wem war, das hatte ich nie drauf. Nee, ich auch nicht. Der eine hat so eine Lederjacke getragen mit so einem frottierten Innenfutter. Ja, ja, und einen Hut. Genau. Das sieht aus wie... Vielleicht war das in Anlehnung an... Wie heißt der denn? Sherlock Holmes oder so? Nee, du meinst, glaube ich, hier mit der Peitsche. Indiana Jones. Nein. Aber, und dann... Nein, den meine ich nicht. Aber und, ja, auch aber denkbar. Der andere hat immer so ein rotes Hawaii-Hemd dann gehabt. Ja, genau. Ja. Der war halt auch ein bisschen der Dumme. Ja, aber ziemlich cool war es. Ja, das war immer richtig cool. Das ich glaube, wir müssen uns mal treffen. Ja, und das gucken, ne? Echt, wirklich? Ja. Da habe ich richtig Bock drauf. Ja. Ich habe auch gerade so, als ich bei YouTube die Theme-Songs gesucht habe, gedacht, oh ja, da sind so viele pass auf hier. Was jetzt kommt es. Räuber. Oh, das ist geil. Räuber, Diebe sind auf Ganoventour. Doch zwei ganz Liebe sind schon auf ihrer Spur. Ist der Fall auch schwer. Der Weg auch weit, sie sind stets für dich bereit. Chip, chip, chip, chip und chap. Ritter des Rechts, chip, chip, chip, chip und chap. Dem Wesen geht es schlecht. Ach, großartig, ja. Oh, das könnte ich aber auch einen ganzen Tag machen, ne? Wirklich, Hammer. Als die Tiere den Wald verließen. Nee, das zieht einen so runter. Oh, warte mal. Es gibt, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Das war so Zeichentrick-Bildungsfernsehen. Ich weiß gar nicht, wo. Ich weiß nicht mal, ob das. Wahrscheinlich denkst du dir das gerade aus. Nee. das ist gut, weil das hört sich ja hier eh keiner an. Deswegen kann mich keiner belangen. Entschuldigung, wir haben 33.000 Aufrufe. Gehabt. Aufrufe, ja. Psst. Wir wollen das doch vermarkten. Aktive Zuhörer. An unsere 33.000 aktiven Zuhörer, die hier jetzt gerade dabei sind. Es gab so eine Serie, wo quasi der komplette Mensch und das Innere des Menschen irgendwie so in Zeichentrick verpackt wurde. Oh ja, natürlich. Oh, ich werde mich hassen dafür, dass ich es nicht weiß. Wie hieß es denn? Oh, das ärgert mich. Das Leben. Irgendwas mit Leben. Es war einmal das Leben. Es war einmal das Leben und da gab es die Geschichtsvariante, es war einmal der Mensch. Stimmt, ja. Oh, es war einmal das Leben, fand ich auch immer richtig geil. Pascha! Ich weiß nicht, was das in mir auslöst, ne? Aber das sind so ganz tiefe Gefühle auch. Es ist so, Kind sein. Da war alles noch so einfach, ne? Ich weine gleich, glaube ich. Oh. Wirklich, aber das ist Alkohol. Ja, das kann sein. Aber das sind wirklich so, das ist mir letztens auch aufgefallen. Ich habe hier im Proberaum gesessen, mein Bruder hat Schlagzeug gespielt und ich war irgendwie müde. Du hast geweint. Nee, aber ich hab so geschlafen, ich lag so in Embryonalstellung so offen. Und ich war halt so müde, bin so weggesackt und irgendwie dieses Wummern von der Bassdrum, ich weiß nicht, ich habe mich gefühlt wie so ein Fötus im Mutterleib. Das ist echt? Ja ganz cool. Oh nee, wenn jemand anders Schlagzeug spielt, könnte ich niemals schlafen. Oder so, mich ausruhen. Weiß ich nicht, aber ich bin in der Großfamilie groß geworden. Ja, ne? Gut, das ist so. Stimmt. Wo waren wir stehen? Darkwing Duck hattest du noch gesagt? Darkwing Duck, ja. Simpsons? Ja, Simpsons, das ist aber eher so ein... Läuft ja heute noch. Genau, das ist ja immer vor, so ein... Vor Big Bang Theory. Ja, ja. So ein Immerbrenner. Ja, Futurama, wie war das da? Ja, habe ich auch geguckt, aber mehr... Mein Bruder hatte die DVDs von Futurama. Ah. Ja, und da habe ich das dann mal geguckt und das fand ich irgendwie auch ganz cool. Mhm. Ohne Werbung gucken war schon immer geil, ne? Ja. So. Das stimmt. Oh, weißt du noch, früher auf den Videokassetten, da war doch auch immer Werbung noch vorher drauf für andere Filme ja, und so. Ja, ja, ja, so wie im Kino halt. Ja. Ne? Die wollten einem das Kinoerlebnis nach Hause bringen. Ja. Stimmt. Oder sie wollten einfach die anderen Filme vermarkten. Nein, nein, die wollten das machen, was ich gesagt habe. Mhm. Was gab's denn noch? DuckTales! Oh ja. Das gibt's auch noch. DuckTales, ja, aber das war auch sowas, das hat man nicht immer geguckt, sondern nur mal, wenn es lief und ja. Das... Da kann man aber immer wieder rein, ne? Trick, Tick, Trick und Track war es, ne? Ja. Das war genau mit, oder, na, Dagobert Duck halt, ne? Diese, ja. Mein Vater hat damals immer diese, ich weiß gar nicht warum, aber der fand Comics, glaube ich, richtig geil. Ja, das, Comics waren ja auch geil, das ja, lustige Taschenbuch. Ja, genau, ja. Da hat er geliebt, hat immer, wenn ich im Krankenhaus oder so war, hat er mir immer ein Taschenbuch mitgebracht. Und andersrum, wenn er dann irgendwie dann mal, stimmt, oder ich auch. Ich hatte mal eins zum Selbstausmalen, das fand ich voll scheiße. Das ist ja hässlich. Ja. Da muss ja, also, ich möchte so zwei Seiten lang nur so zing, zapp, puff, bang, bang, irgendwelche Sprechblasen und Effektblasen haben. Ja. Mehr möchte ich nicht. Stimmt, genau. Ja, das waren die coolen Sachen. Nee. Ja, allgemein die Disney-Zeichentrickserien waren immer ganz cool, ne? Mickey Moment, Maus. Bevor du Disney gehst, es gibt noch. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, Baloo, oh yeah, Baloo, oh yeah, Baloo. Freunde sein durch dick und dünn, Baloo und seine Crew. Sie fliegen, um zu fliegen, fliegen Fracht und... Sie fliegen, um zu fliegen, nee, sie fliegen, um zu siegen, fliegen Fracht und fliegen, siegen, fliegen, bis die Fetzen fliegen, sie sind Sieger, wenn sie siegen, fliegen, glaube ich, so. Ach, Kacke. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, Baloo. Ja, das war echt cool. Das habe ich auch richtig. Weißt du, was mich immer voll genervt hat? Mhm. In der Vorschau oder so, nee, im Intro hatte der ein anderes Flugzeug, als er sonst hatte. Ja. Das hat mich richtig genervt. Stimmt, ich glaube, ja. Ich weiß nicht warum, aber es hat mich voll gestört. Ich weiß noch, bei Captain Baloo habe ich weiß nicht warum, aber das ist so eine Folge, die verfolgt mich bis heute. Das ist so, da waren die in einem Zoo, glaube ich. Kennst du diese Folge? Da waren die in einem Zoo. Und dann, der sah schrecklich aus. Die Tiere haben sich ganz schlecht gefühlt. Die Seelöwen hatten keine Überdachung. Der Wal, der war nur in so einem Pool. So einmal, der konnte sich überhaupt nicht bewegen, gar nichts und so. Und dann haben die das gesehen und das war eine schreckliche Situation. Und dann, ich weiß nicht, ob der sowieso kam oder ob die denen auf dem Hals gehetzt wurde, aber dann hat hier Captain Baloo und der Kleine hier mit dem Wie hieß der denn? Weiß ich nicht, aber der hatte immer so ein cooles Windsurf-Gerät. Ja. Der hat sich hinten ans Flugzeug gehangen mit so einem Ding und ist auf den Wolken gesurft. Ja. Geil. Ja, ne, jetzt habe ich auch Bock drauf. Lass mal machen. Das konnte er auch so wie so ein Fächer so aus. Ja, stimmt, genau. Und dann hat er sich da so drauf gespielt. Ja, genau. Ne? Wie im Lauf eigentlich auf Skateboard springen. Ja, ja, genau. Ja. Genau, dann war halt, dann haben die den so einen Kontrolleur, den Zoo, da hingeschmissen. Und dann hat der Zoo halt total aufgepimpt. Die haben dann so Palmenblätter, so als Überdachung hingebaut und dann haben die den Wal befragt. Die haben den Wal befragt. Wir machen ja eine Wahlumfrage. Ob er hier quasi glücklich ist und so. Und ob, ne? Also wenn ich den Wal hätte, dann würde ich woanders wohnen. Nee, und dann war irgendwie so die Frage, fühlst du dich ja wohl? Wenn ja, dann sprühe zweimal, wenn nein, nur einmal. Und dann kam nur einmal so eine Fontäne und Baloo war, glaube ich, auch da und war so, ja, und ne? Und dann hat man aber noch so eine Fontäne gesehen, eine zweite. Und dann war so, oh, okay, wie machen sie? Und dann hat man im Nachhinein gesehen, wie so ein Taucher mit so einem Wasserschlauch aus dem Pool da kam und hat da quasi die zweite Fontäne gemacht. Oh, da war ich schon damals als Kind echauffiert, dass das so ein Betrug war. Ja. Das hat mich zutiefst verletzt, wie da gibt es im Staat schon die Bürokratie, dass und dann wird sie so einfach umgangen. Ja. Das geht nicht. Das ist aber dolle. Ja. Schade. Da habe ich mich schon damals als Kind aufgeregt. Aber ich weiß gar nicht, ob wir da schon dann durch waren in dem... Ist das nicht aber auch Disney gewesen? Captain Baloo? Bestimmt. Das war doch alles Disney. Das ist alles Disney. Ja. Alles Gehirnwäsche. Ja. Ach, Aber Disney halt, ne? Mhm. Ne, so, was hast du denn von Mickey Disney? Mickey Mouse Club. Also in meiner Zeit gab es ja noch den Mickey Mouse Club. Das war irgendwann der Disney Club dann auf RTL. Mhm. Beziehungsweise, nee, Mickey Mouse Club lief, glaube ich, in meinem ersten. Also ARD für dich. Ja, das weiß ich, was das ist. Also ganz un... Und das, daraus wurde dann irgendwann der Tigerentenclub. Und dann fing aber Disney Club auf RTL an. Und da gab es dann die Disney Filmparade. Da liefen dann ja immer diese Disney Filme und so. Ich weiß gar nicht, warum ich da jetzt drauf komme. Aber das habe ich samstags immer geguckt. Ich glaube, samstags oder sonntags lief das immer. Nach dem Mittagsschlaf oder während des Mittagsschlafs. Boah. Die Disney Filmparade, moderiert von Thomas Gottschalk. Lebt er noch? Ja. Ja, ich glaube, der lebt noch. Er ist immer noch blond. Ja, das stimmt. Du. Oh. Ja. Hat der nicht auch immer die Gäste angegraben? Die Frauen immer angefasst, der geile das Bock. War, das war immer Zeit, das durfte im Fernsehen noch gemacht werden. Heute wirst du verklagt, bis zum geht nicht mehr. Hashtag me too. Wirklich? Ja. Hammer. Casting Couch. Ich habe hier noch das A-Team. Ja gut, das habe ich nie geguckt, aber... Das war immer geil. Ich wünschte, damals habe ich mir immer gewünscht, ich könnte vorspüren bis zu dem Moment, wenn sie wieder irgendwas Cooles bauen und damit irgendwie die Bösewichte aufspießen oder dingfest machen oder so. Das fand ich immer richtig geil, was die halt so... Das habe ich immer gehört so, aber ich glaube, ich habe es nie geguckt. Genauso MacGyver. Na, das fand ich immer scheiße. Echt? Ja, alle fanden das, haben das total vergöttert, den Typen, ne? Und ich so, MacGyver, nervt mich. Okay. Aber das sind so auch Dinger, die hat man halt gehört so. Mhm. Aber ich habe sie gehört, aber nie so wirklich verfolgt geguckt. Knight Rider war ja die gleiche Zeit. Ja, habe ich auch gehört, aber nie geguckt halt. Ne? Moment, jetzt bringe ich auch, glaube ich, was durcheinander. Knight Rider war mit Kid. Ja, okay. Mit David Hasselhoff. Genau, stimmt. Und MacGyver war, siehst du, für mich ist das nämlich fast ein Topf. Auch wenn mich jetzt Leute dafür... verabscheuen. Und jetzt. Ein Colt für alle Fälle und all diese Sachen, die liefen wir alle so in der Zeit. Ja, ja, stimmt. Krass. In der Zeit, als du auf die Welt gekommen bist. Ja, ja, ja. Ja. Kennst du noch Alle unter einem Dach mit Steve Urkel? Ja. Das ist mir heute Morgen eingefallen. Das fand ich aber irgendwie, als Kind habe ich das geguckt. War ich das etwa? Yes! Doch, und irgendwann hatte er doch diese komische Maschine, wo er sich dann zu Stefano machen konnte. Und stimmt. Dann hat er so die Mädels irgendwie alle reihenweise abgeschleppt. Aber siehst du, das habe ich auch nur sehr peripher vernommen. Das fand ich immer geil. Alle unter einem Dach war so auch so eine Sache, die musste man jeden Tag geguckt haben, genau wie Prince von Bel Air. Das fand ich aber schon, das finde ich auch immer noch ziemlich geil. Ja. Schön, wenn Carlton getanzt hat, ja, das war immer so geil. Schön, das war echt nice. It's not unusual to be loved by anyone. Ach, geil, ey. Stimmt, ja. Aber als du mir zum Beispiel dieses Thema vorgeschlagen hast, ne, also Serien der Kindheit, das ist ja auch immer ein bisschen gekoppelt mit Helden der Kindheit. Ja. So. Also der Held von meiner Kindheit war mein Papa, meine Mama, also beide. Oder so. Beide. Also beide Typen. Sie waren geschieden. Das ist dein großes Vorbild. Ja, das ist mein Vorbild. Ja. Nee, weil mir ist halt aufgefallen, klar, sowas wie Dragon Ball bei mir und so, ne? Aber was mich auch in meiner Kindheit sehr, sehr stark geprägt hat, war The Legend of Zelda. Oh ja. Also wirklich. Das habe ich noch auf dem NES gespielt. Echt? NES ist nach dir. Du warst wahrscheinlich Super Nintendo schon. Nee, NES kenne ich auch noch. NES kennst du auch noch. Mit, dieser viereckige. Der viereckige, wo man diese großen Vierecke reinschieben musste. Ja, und genau. Die musste man auch noch so runterdrücken. Genau, ja, die kenne ich auch noch. Die waren geil. Das war wirklich geil. Da gab es auch immer... Mario fand ich damals auch ziemlich geil auf dem NES. Oh ja, das war super cool. Das erste Super Mario World, ne? Genau, ja, ja. Wo man diese Geheimgänge ist. Du kannst das innerhalb von 3 Minuten durchspielen, wusstest du das? Ja. Richtig geil. Gibt's ja mal auf YouTube diese Speedruns. Ja! Ja, ja. Aber Zelda, ey. Ja, ne, war Zelda. Jetzt. Genau, das wollte ich auch gerne. Ja, das wird ein Medley. Nee, ich hab, genau, Zelda. Und das fing bei mir so ein bisschen diese Zeit mit, gleich noch eins mit Nintendo 64 an, mit The Ocarina of Time. Ja. Nur Ocarina of Time. Ups. War mir dann schon zu kompliziert, weil mir dann dieser Spielfluss von Zelda verloren gegangen ist, weil ich kam mit dieser dritten Dimension nicht klar. Auch schon bei Super Mario nicht, auf dem N64. Das war nicht mein Ding dann. Da hat es mir keinen Spaß mehr gemacht. Echt? Mhm. Also, ja, damit bin ich halt groß geworden dann, ne, so. Ja, aber, ich weiß. Aber das war so das, was mich dann super geprägt hat. Und das, was ich auch immer noch so ein bisschen in mir trage, weil, guck mal, du bist später nach Hause, also nach der Schule meinetwegen, nach Hause gekommen. Ja. Und was hattest du dann an sich zu tun? Du hattest eigentlich nichts, du konntest den ganzen Tag nichts machen. Das stimmt. Du wirklich überhaupt nicht. Geil, ey. Du bist nach Hause gekommen und hast den ganzen Tag gespielt. Mhm. Die einzige Sorge, die du hattest, ist, oh, dass die Eltern rausfinden, dass man doch Hausaufgaben auf hatte. Echt? Und das war so, das geht halt das, ich sag mal, im Erwachsenensein. Ne? Ich habe irgendwann mal die Definition von Erwachsensein mitbekommen. Ich glaube, unter anderem war halt auch so finanzielle Unabhängigkeit und dieses für sich stehen und Verantwortung übernehmen und. Und in der reinen Definition vom Erwachsensein bin ich erwachsen, aber nur in der reinen Definition. Ja. Aber im Alltag geht sowas immer verloren, dieses ich bin einfach, ich darf auch Kind sein. Natürlich. Ja. Und es ist so wichtig, gerade wenn man auch was Kreatives macht, ne, dass man dieses Kind zwischendurch mal wieder rauslässt. Aber das ist halt so, Zelda ist für mich mein Pool oder meine Erdung. Das ist wirklich bei mir, wenn ich zum Beispiel Zelda spiele oder so, das ist so, ich bin wieder Kind. Ich bin resettet. Mhm. Das ist für mich so, das ist auch, glaube ich, Link ist mit eines meiner größten Kindheitshelden, glaube ich. Echt, ja? Ja, wirklich. Also Son Goku, ja. Son Goku, ey. Son Goku, ja. Link auf jeden Fall. Mario halt mehr als Spielfigur für mich. Mhm. Aber sowas wie Dragon Ball oder Zelda, das waren so Geschichten, in die ich mich richtig verloren habe. Wo ich so richtig vertieft war und wo ich einfach mich so, da konnte ich mich einfach so reinversetzen in diese Mystik und. Das war Hammer. Krass. Ich habe noch ein Intro gefunden. Okay. Das wollte ich dir vorspielen. Glücksbärche sein, das wäre wunderbar. Ein Glücksbärche sein, das wäre so nicht. Ein Glücksbärche, sehr schön, ne? So, wie du. Ah, aber das ist so. Durch diese Playlist einfach durch. Oh, hier noch einer. Die kennst du bestimmt auch, die Serie. Aber warte mal kurz. Bei Glücksbärches, das war auch immer so. Ja, das gibt's und das. Aber ich erinnere mich nicht so richtig dran an diese Serie. An ein paar Serie, Folgen habe ich davon gesehen, glaube ich. Ich fand es immer geil, dass sie coole Sachen mit ihrem Bauch machen konnten. Stimmt. Die sind doch auf Wolken und Autos, in Autowolken gefahren, oder? Ja, genau, in Wolkenautos. Ja, das war immer cool. Was gibt's denn noch so? Langsam. Sag ich dir gleich. Hey, jetzt kommen die Hero Turtles. Ah, stimmt. Klingt das eigentlich Grönemeyer? Das klingt so, ne? Ja, es klingt wirklich oder so. Oder Frank Zander. Ja. Wahrscheinlich war es Frank Zander. Ach, guck, eine fröhliche Familie, das kenne ich ja auch gar nicht mehr. Doch, das kenne ich. Oh Gott. Das ist ja cool. Ja? Hm? Was denn? Eine fröhliche Familie. Was ist das? Das habe ich früher total gerne geguckt. Wahrscheinlich wieder so ein Familiending. Ich weiß nicht, ob du das Titelbild kennst. Das sieht aus wie Heidi. Dein P20 fühlt sich... Als hätte hier jemand aufgestoßen. Das ist nicht passiert. Das P20 fühlt sich an wie ein iPhone. Das ist aber das bessere iPhone. Mag sein. Das ist ja auch das P20 Pro. Oh, krass. Also ist es die gleiche Hülle wie du hast, du Eule. Deswegen von Spiegen, oder? Von Spiegen, oder was? Ach so, ja, das stimmt ähnlich. Ich muss mal Dschungelbuch natürlich, klar, sowas, ne? Oh ja, Dschungelbuch. Hatte ich mal ein Buch von, habe ich nie gelesen. Was ist das? Dschungelbuch. Ach so. Boah, jetzt kommt's aber echt hoch bei mir. Also ja. Kommt einiges hoch, ne? Mach das aus, sonst gibt's ein GEMA-Problem. Maximal 15 Sekunden. Okay, Entschuldigung. Ich habe vorgespult dann. Ich weiß nicht, ob dann neue 15 Sekunden anfangen. Bestimmt. Okay, ja, Dschungelbuch habe ich damals auch, aber mehr halt. Gab's auch eine Serie von, ne? Zeichentrickserie. Ich glaube schon. Heidi, natürlich, aber das war auch immer so. Das war halt nie so, wo ich mich drin verloren habe. Ich glaube, das war so ein. So, naja, das gucke ich und das... Weil der Fernseher halt an war. Weil der Fernseher an war. Aber das war nie so, dass ich so gesagt habe, ja, das ist meine Serie. Hm. Heidi, was ist ja Frau Pfeffertopf? Kenne ich gar nicht. Habe ich, glaube ich, irgendwann mal gesehen, aber... Sagt mir überhaupt nichts. Winnie Pooh. Kennst du die Mumins? Nee, ne? Auch nicht, habe ich mir gedacht. Winnie Pooh war cool. Mhm. Ja, ich sepp hier mal durch gerade so, ne, wie du das gemacht hast. Winnie Pooh habe ich auch geguckt mit Tigger und Ferkel, ja, und so. Tigger auf Speed, Pooh war irgendwie ständig drauf. Christopher Robin war sowieso irgendwie auf Pilzen, weil, ja, er hat die ganze Zeit mit Tieren sprechen können. Ja. Stimmt, ne? Jetzt, wo du das sagst, ist das irgendwie schon ein Drogi-Ding, ne? Mhm, absolut. Aber das war halt, ich glaube, ab so einer gewissen Zeit. Also es gibt so einen Abschnitt, wo du, also ich sag mal, Frühkindheit, wo du, ja, das halt guckst, so wie es manchmal war, wenn man sich morgens, wenn die Eltern noch geschlafen haben, vielleicht vor den Fernseher gesetzt haben. Oh ja, das war, ne, immer cool. Das kennst du wahrscheinlich auch noch so. Ja. Und das waren dann so einfach, das lief dann morgens und das hatte man geguckt, nicht weil man es gucken wollte, sondern weil dann das im Fernsehen lief. Mhm. Aber ich habe es halt nicht so richtig aufgenommen, sondern das ist jetzt halt in meiner Kindheit mit verankert, aber nichts, wo ich mich explizit mit beschäftigt habe. Mhm. Meine Großeltern musste ich immer in den ZDF-Fernsehgarten gucken. Oh Gott, war das furchtbar. Genauso wie Vicky. Ja, das lief halt, ne? Das lief halt, ja. Wobei, hier steht auch Tabaluga. Ich möchte gerne wachsen sein. Oh, ein toller Song, ne? Bombe, wirklich. Ohne Frage. Wenn ich den heute höre, das ist ein Song, wo ich sofort anfange zu heulen. Echt? Ja. Weil ich hatte früher die Kassette von, ja, dem Hörspiel. Ja, mit den Geschichten auch. Und, oh, das habe ich geliebt. Ich habe das hoch und runter gehört, bis die Kassette kaputt war. Boah, wirklich, das habe ich auch gesuchtet. Habe ich letztens erst darüber diskutiert, weil ich mit... ja, abends immer, keine Ahnung, so Hörspiele oder so höre. Hm. Und ab und zu kommt es dann auch so, dass ich immer so, keine Ahnung, TKKG oder die drei Fragezeichen. Kann ich nicht hören zum Einschlafen. Genau, das ist mir immer zu aufregend. Und das ist aber bei Tabaluga auch mittlerweile so. Ja, weiß ich nicht. Das höre ich nicht zum Einschlafen. Ich höre ja total gerne den Einschlafen-Podcast. Ja, okay. Das ist einfach so geil. Ich liebe das. Weil es ist einfach so, ja, und dann bin ich zur Arbeit gefahren. Und es hat geregnet. Da habe ich mir halt dann meine Regenjacke angezogen. Es ist einfach so, du kannst so den Kopf ausmachen. Ich liebe ihn dafür, dass er diesen Podcast macht. Das ist so, ich kann meine Freundin angucken und sagen so, kann ich noch was anmachen? Sie so, ja, mach doch, kein Problem. Ich mach noch einen Schlafen-Podcast an. Ja. Gerade so auf Play gedrückt. Und dann ist man so schnell weg, echt. Das ist richtig herrlich. Sindbad, ach du meine Güte. Sindbad, oh Gott, ja. Was ist denn da noch dabei? Dragon Ball Z, du wirst unbesiegbar sein. Oh, da krieg ich gerade Gänsehaut. Er hat sich dabei geschüttelt. Vielleicht kannst du einfach an deinem Handy masturbieren und nicht an meinem. Das ist aber so groß. Das ist geil, ne? Naja, ist ein bisschen größer, ne? Aber was soll der Geiz? Genau, Dragon Ball Z steht, oh, der ist ja ganz lange. Lucky Luke. Lucky Luke, ja. Mit den Daltons, nee. Aber das ist halt mehr, ich weiß gar nicht, das ist für mich ein bisschen wie Disney. Das, also, ja. Also nicht, dass es dasselbe Niveau ist oder so, aber es war halt da so, ne? Wenn das gelaufen ist, habe ich es geguckt, aber es ist jetzt nichts, wo ich mir einen Wecker für gestellt habe. Genau. Ja. Anastasia? Mhm. Sagt dir nichts? Nur vom Namen. Hm. Ja gut, und dann halt diese Disney-Dinger, die halt keiner kennt, also die keiner kennt, was heißt das, aber die halt einfach, das war halt keine Serie, ne? Ja. So, ich weiß nicht, Mulan? Mulan war ein Film, ja. Ähnlich wie heißt denn das andere? Pocahontas und Tarzan und. Kommerz-Disney halt. Genau. Das ist war so. Ja echt schon Kommerz. Aber so, das war. So, ich richte mich mal auf. Oder, so. So, ich richte mich hier wirklich auf. So. Was hast du denn hier noch so gefunden? Ich muss mal selber durchscrollen. Kannst ruhig weitersprechen. Schneewittchen, Schlaflicht. Ich solle atmen, sagt mir meine Uhr. Deine Uhr sagt, du sollst atmen? Ja, atme mal durch. Na, ich überlege halt die ganze Zeit auch schon. Ich glaube tatsächlich, dass ich... Oh, Duck? Ich hab tatsächlich gesagt. Kennst du Duck noch? Duck. Du-dip-du-dip-du-dip-du-dip-du-dip-du-dip-du-dip. Kennst du nicht? Oh. Ja, 14 Gigabyte, aber an dem falschen Anbieter. Jetzt. Das ist komplett a cappella, das Ding. Das fand ich schon ziemlich geil damals. Obwohl nicht ganz. Ich glaube, es ist ein Ja, das ist krass. Aber das stimmt. Mit dem Nachbarn, der immer gesagt hat: Text Every Show. Text Every Show, natürlich. Aber jetzt Doug Funny hier mit dem Nachbarn, der gesagt hat: Das ist gar nicht billig. Oder war das nicht so immer die. Ja, irgendwie so. Hm? Da habe ich nur eine, mehrere. Mit Patty Mayonnaise. Ja, da war was. Ach, kennst ja. du noch Oiski Poiski? Nee, ne? Text Every Show! Oh, pass auf. Da kommst du. Ich bin gespannt, ob du da drauf kommst. Kommst du nicht drauf, ne? Doch was? Irgendwas löst es in mir aus? Doch. Bin da, wer noch? Stimmt, nicht die Mama, die Dinos. Die Dinos, das ist eine meiner absoluten Lieblingsserien, die habe ich geliebt. Die Dinos, natürlich. Oh, die haben alle gesellschaftlichen Probleme durchgemacht, ne? Und alles in Pangea quasi. Ja. Vor keine Ahnung, wie viele Millionen Jahren. Stimmt, ey. Das war geil, ey. Mit Charlene und wie hieß denn der Typ? Also der Junge. Was weiß ich nicht, aber. Boah, das war. Das die hat, Oma. Das habe ich damals als Kind wirklich auch geguckt, Stolle. Ja. Aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, richtig. Aber ich wusste nur, ich kann mich nur halt an nicht die Mama, an ja. halt diesen Running Gag, ne? Mega nicht die geil. Mama, nicht die Mama. Boah, Eike, da, in der Playlist, da kommen aber noch einige. Pass auf. Ich habe noch einen. Gleich. Sag mir auch gerade was. Nee, gar nicht. Warte. Dia! Stimmt, das die Kinder ist. Vom Süderhof. Da kriegt sofort jeder einen Ohrwurm, ne? Dia sind die Kinder. Aber eines ist noch. Pass auf. Warte. Mutig und freundlich, so tapfer und gläubig, fröhlich und frech kämpfen sie auch für dich. Leben im Wald unter Bäumen und Steinen, in ihren Höhlen, da sind sie zu Haus. Gummibären hüpfen hier und dort und überall. Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Das sind die Gummibären. Das kannst du auch auf jeder Party anstimmen, Bombe. Ne? Hast ja. du sofort einen Kanon, ey. Ja. Das war, aber das war wirklich auch das, was ich so super RTL-artig gesucht habe damals. Ja. Das die war Gummibärenbande. Gummibärenbande war immer richtig cool. Das war wirklich geil mit diesem, mit dem roten Saft. Mit dem roten Saft, ja. Alles ist ja, genau. Echt du bist das Schloss Einstein? Schloss Einstein. Ja, Schloss Einstein. Und was auch, aber das kennst du, glaube ich, nicht mehr. Kennst du noch den lila Launebär? Ja. Das fand ich auch immer richtig geil. Das lief immer so selten auf Kabel 1, glaube ich. Lila Launebär. Mit Matti und dem lila Launebären. Doch, stimmt, der hat den blauen Bauch. Nee, das ist, ach Quatsch, ich meine Barney. Ich habe das gerade voll verwechselt. Oder? Doch. Der lila Launebär. Kennst du noch Barney? Barney? Das nee. War so ein T-Rex, so ein lilaner T-Rex mit blauem Bauch, grünem Bauch. Nee. Hm. Pfefferkörner? Ja. Ja, ne? Wie war denn da das Intro? Weiß ich nicht. Kriegst du das noch zusammen? Und sonst spiele ich es ab. Räuber und enthält geschützte Musik, schade. Räuber und Verbrecher. Liebe. Du bist gerade voll drin. Wenn man es nicht sieht, weiß man es. So schnell ist keiner irgendwo. Speedy Bee, Speedy Bo. von Nogales bis Madero, die schnellste Maus von Mexiko. Ach doch! Speedy Gonzales. Speedy Gonzales. Aber dein Blick erstmal so, ne, kenn ich nie. Ja, aber das ist faszinierend, was für, also, wie viele Serien und so man eigentlich kennt. Jetzt ja, mal ernsthaft. Also, ich bin gerade so voll geflasht. Ja, ich dachte auch, als ich mich so ein bisschen vorbereitet, das war, glaube ich, aber auch erst heute, als ich dann so gedacht habe, also, wir reden zwar heute von Netflix und Amazon Prime und so und dass wir Serien so durchsuchten, aber eigentlich haben wir auch in der Kindheit schon extrem viele Serien geguckt, ne? Nur nicht in dem Ausmaß. Oh, na endlich! Ich habe es aber schon einmal zwischendurch gesagt. Echt? Hast du gar nicht gesagt? Doch, habe ich gesagt, aber du hast mir nicht zugehört. Ein tatsächlich, zwei tatsächlich. Ja. Ey, es ist ein guter Schnitt für die Zeit. Du, es war schon mal mehr. Ja, tatsächlich. Herrlich, ja. Herrlich, herrlich. Jetzt habe ich den Zuhörern die ganze Zeit versprochen, dass da so ein Bing kommt oder so ein und nix kam. Ja, perfekt. Ja. In der Popro. In der Popro, ja. Popro ist auch echt ein geiles Wort. Richtig. Krass. Also ich bin ein bisschen perplex auch, was es so für ganze Serien gibt, die man so aufgenommen hat mit, also ich meine, das ist ja auch was einen voll in seiner Kindheit gebildet hat. Ja. Ist ja nicht so, das hat man ja voll aufgenommen. Hast du Michel aus Lönneberger gesehen, die ganzen Nee, Sachen? Die habe ich nicht gesehen, aber das kann ich, das war... Die sind super. Also wenn du irgendwann mit deinem Sohn am Fernsehen und du weißt nicht, was du guckst, guck dir die alten Michel-Sachen an und Pippi Langstrumpf und das ist so, sag aber gerne Bescheid, da gucke ich mit. Ja, ja. Das ist für mich echt auch so Kindheitserinnerung. Ich meine, das ist ja auch irgendwie in den 60ern gedreht oder so. Ist ja super alt schon. Ja. Und wie die da auch gelebt haben. Kein Fernsehen und alle auf dem Hof gearbeitet und dann noch. Was gibt's denn sowas? Mit der Kutsche in die Kirche gefahren sonntags. Ganz ehrlich, ich habe auch überlegt, wenn ich später mal so zu dem Punkt komme, wenn mich mein Sohn fragt, du Papa, wie hast denn du damals als Kind gespielt? Dann spiele ich mit dem so, wie ich als Kind gespielt habe. Cool, ja. Hol die Nintendo, Super Nintendo raus und stellen wir einen dicken, fetten Röhrenfernseher hin. Ja, geil. Wir haben noch ein NES im Keller liegen. Echt? Ja. Ich habe noch eine Super Nintendo hier hinten und eine Nintendo 64. Den hast du hier? Hier. Wir haben keinen Bildschirm da. Ja, leider schade. Nicht. Schade. Oh, das könnten wir beim nächsten Mal machen, wenn wir aufnehmen, dann zocken wir einfach irgend so ein altes Spiel. Ja. Mario Kart auf SNES. Das war der Hammer. Das erste Mario Kart. Das, glaube ich, habe ich nicht gesehen. Ich habe es geliebt. Das haben wir bei Carola Landmann zu Hause gespielt. In Salzwedel, das weiß ich noch. Das war so cool. Ich meine, das ist ganz ehrlich, ne? Manchmal wird man da auch ein bisschen sentimental, ne? Wenn man so rückblickt und sagt, boah, wo ist die Zeit? Das ist schon so lange her, das sind 20 Jahre. Gott. Wo ist die Zeit? Manche Leute sind nicht 20 Jahre alt. Ich krieg auch, mir krempelt es die Fußnägel hoch, wenn ich auch schon höre. Ja, wann bist du denn geboren? 2001. Alles, was immer da zwei vorne ist, das fühlt sich für mich ganz jung an. Ja. Ich stell dir vor, die Leute, die 2000 geboren sind, die dürfen Auto fahren. Ja. Die sind jetzt 18, volljährig. Das ist schon für mich. Ich weiß noch, wie ich mir 2000 den Finger verbrannt habe, weil mein Bruder und ich viel zu viele Böller hatten zur Jahrtausendwende und wir sind einfach nicht fertig geworden. Wir hatten irgendwie jeder irgendwie 10 Schinken und diese Feuerzeuge zum Drehen. Wir hatten Blasen an den Händen, haben uns die Pfoten verbrannt. Wir wollten nicht reingehen. Guckst du auf die Uhr, muss los oder was? Nee. Aber fällt dir noch irgendwas Cooles ein? Also, ich sag mal, ich glaube, mein ganzes Pulver. Nils Holger sagt, Bananas in Pyjamas. Das ist mir auch noch eingefallen. Schon. Bananas in Pyjamas sind lustig anzusehen. Sind lustig anzusehen. Bananas in Pyjamas sind lustig anzusehen. Bananas in Pyjamas, zwei, die sich gut verstehen. So bescheuert, ey. Oh, das war wirklich bescheuert. Bombe. Sailor Moon? Ja, da gibt es eine coole Geschichte zu. Erzähl mal. Ich habe damals, wir hatten diesen Fisher-Price Recorder, den kennt doch jeder, ne? Ja. Diesen Kassetten mit diesem roten. Ich weiß, was für eine Geschichte kommt. Ja, den roten, mit diesem roten Mikro, mit dieser gelben Kapsel. Mhm. Ich hoffe, das war so. Ich glaube, den gab es in verschiedenen Farbausführungen. Egal. Aber den hatten wir zu Hause und damals bei den Kassetten war es so, da konnte man so an der Ecke so ein kleines Pinöpsel Also da konnte man das mit Tesafilm überkleben. Das war der Kopierschutz. Genau. Ja. Und dann konnte man quasi die CD oder die, die Kassette wieder überspielen. Mhm. Und damals habe ich die Sailor Moon Kassetten meiner Schwester, habe ich den Kopierschutz gehackt. Raubkopier. Raubkopier. Und habe dann halt mit diesem Fisher-Price-Rekorder und diesem Mikrofon quasi aufgenommen. Und ich weiß nicht, also aus meiner Schwester ist sie mittlerweile was geworden, aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie damals sehr verstört war, als so Sailor Moon Kassette, oh no, Sailor Moon, dann irgendwann so, hallo, das war schon ziemlich geil. Also ich habe meiner Schwester sozusagen die Sailor Moon Kassetten versaut. Aber so hast deine Gesangskarriere angefangen. Karriere. Ah, nee, warte. Gesang. Ich hätte jetzt eigentlich Gesang gesagt, aber danke, dass du Karriere dazu sagst. Nein. Das baut gut auf. Ja. Hey, ich mach das doch alles nur wegen deinem Namen. Mhm. Eine Insel mit zwei Bergen, Hitmix. Mhm. Ariel. Ah. Disney halt, ne? Ja, Disney war geil. Das war geil, aber ich weiß nicht, war das wirklich, war irgendeiner der Disney-Sachen so wirklich da? Letztendlich sind es ja auch keine Serien. Für mich sind das eher, das wäre auch ein Universum für sich, Disney. Oh, ich habe noch einen. Einen habe ich noch. Tom und Jerry. Das war auch immer toll. Tom und Jerry habe ich auch gerne geguckt. Es war so kurzweilig, ne? Stimmt, ja, das war halt auch so platt, ne? Also, das war jetzt nicht groß zum, da haben die Bilder sehr gesprochen, weil, ich meine, die haben ja nicht miteinander geredet. Ja. Und das war halt so wie so ein Stummfilm. Alles ein bisschen schneller so gefühlt. Mhm. Und das war auch echt cool. Tom und Jerry. Aber was ich sagen wollte, ist, dass ich mein komplettes euphorisches Feuer schon am Anfang mit ich wünschte, da hätte ich das Video mitlaufen lassen. Ja, aber das ist halt das, ne, das was ab dem Zeitpunkt, wo man dann so richtig sich dafür entscheidet, sowas zu gucken, mhm, oder vielleicht auch von der Schule her, dass es so ein Hype war und von seinen Freunden her und dass man sich da gemeinsam so, ich meine, das ist doch das Schönste eigentlich. Ich meine, man guckt Serien mit seinem Partner, warum? Mhm. Ja, vielleicht auch, weil man dann zusammen ein bisschen rumpimmelt, so, ja, aber dieser Austausch ist ja eigentlich das, was Serien gucken eigentlich geil macht, finde ich. Aber redet man da drüber dann? Über Serien? Wenn man die zusammen geguckt hat? Oder ist das mehr so ein, bist du auch müde? Hm, okay, lass mal ins Bett gehen. Teils. Aber damals war das ein Austausch. Komm. Ja, früher, als wirklich Serien noch im Fernsehen geguckt wurden, ja, und als man sich in der Schule darüber unterhalten hat, auf dem Pausenhof. Aber das war ja eigentlich das, warum... Das hatten wir ja vorhin schon mal. Ja, ja, das ist der Grund, warum das, glaube ich, so Dinger sind, die sich in mir so verankert haben. Weißt du, was ich meine? Einfach dieser Aspekt des darüber Redens. Ich lerne genau auch so. Mhm. Immer, ich gehe mal ein Skript, so in der Uni gehe ich ein Skript durch, dann rufe ich eine Kommilitonin über Skype an, wir skypen 12 Stunden, ja, und ja, dann reden wir nur darüber. Aber es ist ja sinnvoll. Und schwupp ist eine 1-2 so oder so. Oh, Streber. Ja, ja, so, ich habe meine so Abschlussarbeit immer noch nicht geschrieben. Wann bist du noch mal fertig mit deinem... Wenn ich meine Abschlussarbeit geschrieben habe. Ich möchte nicht darüber reden. Das war so ein No-Go, das ich angeschnitten habe? Nein. Ach so, okay. Das ist nur ein Wunderpunkt. Okay. Wobei ich, mein Problem ist ja, dass ich, ne, die Themenvorschläge ausarbeiten muss und sie einreichen muss. Ich habe Angst davon, dass einer davon genehmigt wird, weil dann muss ich ja schreiben. Ja, okay. Das ist mein Problem. Ja. Aber dann wäre ich fertig, ja. Die Angst des Anfangs. Die Angst des Anfangens, ja. Die Art des A, ja. Also dann bist du eigentlich fertig. Sommersemester nächstes Jahr, also Ende des Sommersemesters. Also jetzt Semester und dann Praktikum. Genau. Wir schweifen ab. Ja. Ja, aber das wollte ich gerade sagen. Ich bin so ein bisschen verschossen. Mhm. Also ich bin fasziniert davon, wie viele Sendungen ich kenne. Ja. Und wie viel ich mitgenommen habe. Aber da der Slogan ja Serien der Kindheit ist und ich sag mal Serien der Kindheit, die mich richtig geprägt haben. Mhm. Ich meine, ich könnte jetzt auch sagen, keine Ahnung, ich habe mit meiner Schwester damals immer die Barbie-Filme geguckt. Ich bin wie du bist wie ich. Nein, nee, niemals, nein. Ich kann mich nur noch an eine, ja, meine Schwester hat die DVDs gehabt. Und dann komisch, halt, warum sind die dann in deiner Wohnung? Ist nicht besser, egal. Und da gab es Barbie und das Bauernmädchen oder irgendwie so. Und da gibt es halt einen Song, da singen die halt so, ich bin wie du, du bist wie ich, da, da, da, da, da. Und ich kann mich halt noch erinnern, das war, glaube ich, schon 5 Jahre her oder so, mit meiner Schwester halt zu Hause und da war eine Freundin von ihr da und dann fingen wir auf einmal an, warum auch immer, machen meine Schwester und ich immer, das zu singen. Und aber ad hoc und perfekt ohne Proben haben wir das zweistimmig in Perfektion intoniert. Und als wir dann fertig waren, hat uns ihre Freundin so ganz komisch angeguckt. Also eher mich, glaube ich, aber... Bist du behindert? Aber ich war ein bisschen stolz auch auf die Intonation. Bist du dumm oder sowas? Kann das sein, dass du getindert bist? Betindert? Betindert. Ja. Ja, behindert ist ja auch keine keine Beleidigung. Nee. Glavut. Glavut. Lavu. Das hatten wir letztens im Büro auch. Ging es um Tinder und ein Kollege meinte, ja, oder Lavu. Ich so, was? Ja. Oder Grindr oder was? Lavu. Was ist denn Lavu? Lavu ist auch so ein Single. Tinder ist ja sehr oberflächlich und Lavu ist das... Partnerbörsen sind oberflächlich. Allgemein, meinst du? Alle 11 Minuten verliebt sich ein Partner über Parship. Ja. Wollen wir mal ausrechnen, wie viel das im Jahr sind bei 5 Millionen Nutzern? Genug. Schlechte Quote, ne? Ja, eigentlich schon, ne? Stimmt. Aber Hauptsache ich werbe damit. Ich habe letztens gelesen, alle 11 Minuten verliebt sich ein Single über Parship. Oh, ich bin so aufgeregt, nur noch 4 Minuten, bis ich mich verliebe. Serien der Kindheit. Ich weiß nicht, ich glaube, ich merke gerade, dass das Pulver verschossen ist halt. Ne? Dass, ja. Dass wir schon sehr viel also vieles haben wir auch nur angekratzt, wo wir gesagt haben, aber wenn du es jetzt für dich, ja, deine Kindheit in drei Serien zusammenfassen möchtest. Oh, das ist aber fies. Das ist fies, aber wir sind ja nicht zum Spaß. Parker Lewis, der Coole von der Schule. GZS, ich schäme mich dafür, aber ja. Das habe ich halt einfach, also so Screentime-mäßig am meisten gesehen. Und das dritte, warte, ich muss mal auf meine Liste gucken, die ich mir ja im Vorfeld gemacht habe. Naja, da kommen, glaube ich, dann die Simpsons. Also was auch die Screentime angeht. Okay. Ja. Na gut, die Simpsons, die haben ja angefangen, als du geboren bist. Quasi, ne? Ja, und bei mir sind es auf jeden Fall Dragon Ball und Dragon Ball Z. Wirklich, das war... Ja. Ach. Aber das ist wirklich das war noch so auf Zusammenhalt getrimmt, weißt du, das war... das kam ja sehr periodisch raus, irgendwie jede Woche eine Folge und du hast dich richtig drauf gefreut, da schoss in dir das Adrenalin hoch, weil du wissen wolltest, wie ging es weiter. Und heute guckst du eine Serie nicht, wenn da einmal die Woche eine Folge kommt, ne, weil du denkst so, das halte ich nicht aus. Genau, so, und das ist so... Dann hast du dich darüber unterhalten und ausgetauscht und in der Schule das nachgespielt, keine Ahnung. Und das war. Stimmt, Nachspielen. Nachspielen war, gemacht, war Bombe, wirklich. Das war das, was so auch mit meiner Kindheit auch geprägt hat, diese ganzen Serien nachspielen und so. Ich wollte immer auf Schloss Einstein leben. Ich fand die Idee, im Internat zu leben, total geil. Die machen so coole Sachen. Die sind die ganze Zeit beieinander. Das sind alles Freunde und yay. Mhm. Ja, ist total super, wie man das einfach ein bisschen beschönigt. Ja, natürlich. Genau, Dragon Ball. Das war's. Dragon Ball und Dragon Ball und Dragon Ball 3. Das gibt's nicht, Mann. Es gibt Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT. Weiter weiß ich aber auch nicht mehr. Nee, Dragon Ball, Pokémon auch. Aber ich weiß nicht, ob die Serien. Also ja, ich habe die Serien geguckt, aber ja. Bei mir hat natürlich auch sehr viel Videospiel gemacht, ne? So. Und da ging auch eine sehr starke Screentime drauf. So. Ja. Zelda, Ocarina of Time. Da habe ich gesuchtet ohne Ende. Ich war Legend of Zelda-Typ. Das waren ja aber auch noch so Dinger, wo du richtig, also ich keine Ahnung, vor 5 Jahren war es ja so, dann kam Crysis raus, oder ach, noch länger her oder so. Mhm. Das hast du innerhalb von 5-6 Stunden durchgespielt. Du hast nur noch irgendwelche Spiele gehabt, die überhaupt nicht lange dauerten. Mhm. Und das war irgendwie noch so Zelda, Mario und so ein Ding, das waren halt noch so Dinger, die da hattest du was von. Du kaufst dir für 40 60 oder 60 Mark ein Spiel und du hast richtig Spielzeit. Aber du konntest die Spielstände nicht speichern. Das war richtig assi. Du musstest die Konsole ja laufen lassen. Also zum Beispiel auf der PlayStation 1 konntest du ja nicht speichern, wenn du keine Memory Card hast. Ja, dann hast du die Memory Card. Ich hatte ja keine Memory Card. Wir hatten ja nichts. Warum ist die Stromrechnung so hoch? Das liegt nicht an meiner PlayStation. Nein. Kommst du nach Hause? Mama, ist die Sicherung rausgeflogen? Oh, geil, ey. Das könnten wir als nächstes Thema nehmen. Es hat so ein bisschen was von Radio Nukular irgendwie, ne? Ja, stimmt, ja. Jungs gegen das Vergessen. Hab ich dir den Podcast empfohlen? Ja. Ja. Aber den kann ich im Moment nicht hören, weil der ist so lang. Ja, und manchmal höre ich ja Podcasts so zum Fertigmachen morgens, zum Zähneputzen, Kaffee trinken, sowas. Und wenn dann Radio Nukular ist ja irgendwie immer 2 oder 3 Stunden lang, ne? Das kann ich nicht so lange hören. Da verliere ich dann irgendwann die Geduld. Als ich noch in Salzgitter gewohnt habe, habe ich den immer gehört. Mhm. Da bin ich halt immer so hin und zurück. Das waren schon 2 Stunden. Ja, ja, klar. Mhm. Aber stimmt, das ist eigentlich auch ganz witzig. Da steige ich immer nur nicht durch, wer ist. Weil so Podcasts, wo halt so mehr als 3 Leute sind, da komme ich dann aber nicht mit. Mhm. Manchmal ist dann da ja auch noch eine Frau dabei, glaube ich, ne? Was? Wo gibt es denn sowas? Podcasts und Frauen? Ja. Ich höre zu wenig Podcasts. Aber ich glaube, das ist sowieso Rarität. Genauso wie 3D-Druck und Frauen, das ist auch so. Nee, aber Frauen, genau. Die Bass spielen. Mhm. Nee, aber Frauen am Schlagzeug ist, glaube ich, noch eine Rarität immer noch, ne? Mhm. Das sind nicht so viele. Was wollte ich denn jetzt sagen? Dragon Ball? Frauen in Führungspositionen. Was habe ich denn, wo bin ich denn so abgegangen vorhin? Was habe ich denn gesagt? Na, Dragon Ball. Ja. Dragon Ball. Kann ich mir kurz, wenn du das sagst. Dragon, du sagst das falsch. Dragon Ball. Du sagst das falsch. Eike, mach mal dieses Dragon Ball an. Ja, Schatz, du kannst gleich Dragon Ball gucken. Dragon Ball, genau. Mama, das heißt Dragon Ball. Kennst du das noch, wenn man englische Texte so gesungen hat, wie als Kind? I wonder where's it gonna be. Okay, Dragon Aber Ball. Ich habe ja nur deutsche Musik gehört. Also, damals war nur Deutsch. Damals gab es nichts anderes. Ja, sag mir nochmal, wo bin ich denn noch so abgegangen? Dragon Ball? Pokémon fandst du noch ganz cool? Ja, Pokémon habe ich auch geguckt, aber das war halt nicht so, wie ich mich so richtig verloren drin habe. Ne? Große Pause? Nee, das war... Ich glaube... Weihnachtsmann und Coca-G. Ich glaube wirklich, Dragon Ball war sehr prägend für mich. Also es gab 2 Dinge, die mich wirklich so durch meine Kindheit begleitet haben. Und das war Dragon Ball als Serie. Mhm. Und Legend of Zelda, ich meine, letztendlich ist das ja auch episodisch gewesen, weil jedes Mal, wenn ich angefangen habe zu spielen, war es eine neue Folge für mich. Hm. Und das ist ja auch eine Geschichte, die erzählt wurde, die ich halt selbst erfuhr und selbst erlebte. Mhm. Und das sind so Sachen, die mich einfach so durch meine Kindheit geführt haben. Ich glaube, das könnte ich so zusammenfassen. Meine Kindheit ist ja eine sehr, sehr recht unkomplexe Kindheit. Für mich ist Dragon Ball und Zelda. Dragon Ball und Zelda. Zelda. Ja. Ich glaube, da finde ich aber Anklang bei vielen meiner Generationen. Ja, das glaube ich auch. Deiner Generation, gerade Dragon Ball. Tja, dann würde ich sagen, war es das an der Stelle, wa? Wie jetzt einfach so? Ja, einfach Coitus so. Interruptus, wenn es am Coitus schönsten... Coitus Interruptus, ich ziehe ihn einfach raus und lass dich liegen. Raus, ich drehe mich um und schlafe ein. Ja. Nee, abonniert unseren Podcast in all euren Podcast-Apps. Folgt uns auf Instagram, Halbschattengeschwätz. Wir haben schon 24 Follower und nur 4 davon sind Bots. Ich habe letztens gestalkt, wer den Beitrag geliked hat. Und warte mal, da ist einer dabei. Oh, warte, wir können ja die Abschlussszene können wir nochmal live machen. Okay. Und das lassen wir dann auch live drin. Da müssen wir uns aber zusammensetzen. Ja, mache ich gleich. Aber ich möchte gerade trotzdem nochmal checken. Ups. Oh, oh. Halbschattengeschwätz. Döner. Nee, da hat jemand was geliked. Und ich habe mich gewundert, wer das geliked hat. Was? Kannst du den? Nee. Ach so. Deswegen fand ich das ja so krass, dass ich den halt nicht kannte. Brandon Kelly. Kennst du den? Nee. Nashville Guitarist, Producer, Mix Engineer. Ja, der folgt wahrscheinlich irgendwelchen Hashtags und hat dann Auto-Like eingestellt. Schwein. Ja. Sowas geht bei, ich dachte, wir sind berühmt. Nee. Und weltweit. Sowas geht bei Instagram und bei Twitter. Hä, ist doch kacke. Und bei Vero. Das macht man noch nicht. Vero ist cool. Okay, machen wir jetzt, tun wir so, als wenn wir wirklich hier podcasten und professionell und so. Ja. Ah, jetzt weiß ich, warum das immer umkippt hier. Der Mikroständer war nicht auf. Ups. Wollen wir auch noch irgendwas einstudieren für unsere 33.000 Aufrufe? 33.000 Aufrufe? Nö, was denn? Müssen wir sehr dicht aneinander rutschen? Ja, so, dass man uns vielleicht beide sehen kann, Herr Witt. Mein Name dürfte... Ich bin noch unter Long Dong Silver. Ah, nee, der Mr. Der Long Dong Silver. Long Dong heiße ich nur. Weil Long Dong Silver ist vergeben. Oh, ich muss hier immer meine... Sind wir schon live? Nee, ne? Jetzt sind wir live. Wir sind jetzt live und auch noch mit so wunderschönen... Wenn man die Stirn runzelt, dann wackeln die Ohren. Wir wollten noch eine Endzeit-Story machen. Nee, eine Endzeit-Story? Willst du mich in den Arm nehmen? Hör auf, ich bin gleich, ich bin schon ganz geil. ja, ich meine, warum? Die Frage ist ja, warum machen wir den ganzen Bums? Ne? Wir wollen halt groß rauskommen. Ja, und wir wollen euer Geld und eure Schlüpfer. Du weißt, dass dein Handy so groß ist, dass dein... Das ist meine Scheide, die da oben zu sehen ist. Wie kommt nie dahin? So, Endszene. Ich sag mal so von mir aus, es ist mir immer eine große Freude, hier in unserer Lokalität zu podcasten. Und oh, es Filmburg sieht zu. Wuhu! Wir haben wirklich Zuschauer. Hey, zwei hallo, Stück rein. Hallo. Genau. Hallo. Achso, ja. Kannst du doch auch den winken. Hier so, schwupp, schwupp. Was? Das ist ja Zauberei. So, genau, ich freue mich. Kai hatte angemerkt, dass wir zur Endszene jetzt nochmal live gehen und das auch dann auf Instagram posten. Und wollen wir einfach der Professionalität einmal zurückgewunken, siehst du? Ja, zurückgewunken. Der Professionalität halber unser Ende, unser einchoreografiertes Ende. Haben wir doch gar nicht. Folgt uns auf Instagram. Schöne Nase. Ja. Okay, was ist denn unser einchoreografiertes Ende? Gar nichts. Wir haben an sich keins und vielleicht sollten wir das mal machen. Nee, genau. Wichtig ist, folgt uns und wir sind halt zwei Leute, die gerne ein bisschen reden und Dummfug reden und auch gerne und über Themen, die uns belieben. Jetzt müsst ihr alle euer Handy quer halten. Ja. Und ich würde sagen, ja, heute einjähriges Bestehen von Halbschattengeschwätz. Ja, einjähriges. Nochmal Applaus von allen bitte. Dritte Folge, einjähriges, also in 10 Jahren haben wir 20 Folgen, ist cool. Ja, den Witz habe ich heute schon mal gebracht. Ja, die nächste Folge kommt bestimmt auch bald. Seid gespannt, wenn die rausgekommen ist, dann geht es hier aber richtig ab. Genau, liest das anders. Folgt uns auf hier. Auf hier. Auf hier. Und willst du jetzt zu Ende? Wollen wir in die Kamera winken? Tschüss. Ist das Ende? Sie winken auch. Sie winken auch. Aber irgendjemand muss jetzt auf Beenden drücken. Ernüchternd. So ernüchternd, wenn man doch nur zwei Stühle... Aber wir haben zwei Zuschauer gehabt. Eben. Ne? Wir haben ganze zwei Zuschauer gehabt. Wir sind berühmt. Also jetzt auch noch das offizielle Podcast-Ende. Genau. Wie ist denn das? Schalte doch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt... Halbschatten. Bla, bla Geschwätz. Bla, bla, Geschwätz. Ja, vielen Dank fürs bis jetzige Zuhören und... trotz meiner schlechten Quote von 3-mal tatsächlich. Ja, die war echt enttäuschend. Enttäuschend. Freue ich mich, dass ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet. Oh, vielleicht haben wir ja Glück und können beim nächsten Mal wieder ein Wahl-O-Mat machen. So wie es politisch im Moment aussieht, könnte das ja sogar erfolgreich sein. Stimmt. Ja, dann können wir wieder eine begleitende Wahlsendung machen. Das war toll, ja. Das war unser bester Podcast im letzten Jahr. Im letzten Jahr. Genau, und schaltet auch wieder so ein, wie ihr Bock habt und könnt. Und bleibt dann dran, hört uns zu. Ihr wisst ja, wann ihr ein T-Shirt geschenkt kriegt, habt ihr ja gehört. Ja. Und wir sehen uns das nächste Mal zusammen und... Wenn wir das T-Shirt wirklich machen, ne, wenn einer von euch das T-Shirt haben will, dann begleiten wir das live in unserer Insta-Story. Boah, wir sind so Profi. Wir sind richtig Profi. Okay, dann schaltet das nächste Mal auch wieder ein, wenn es heißt Blabla Halbschattengeschwätz mit Kai. Und Eike. Wow.